Kunst ist ein Kind der Freiheit. Das ist wahr, glaube ich zumindest. Aber es sagt sich auch leicht, so abstrakt und in Freiheit. Was wird aus der Kunst, wenn keine Freiheit herrscht? Dann geraten Künstlerinnen und Künstler in Konflikt mit der Unfreiheit. Denn wie soll Literatur von der Welt erzählen, ohne auf die Realität bezogen zu sein? Wie soll ein Filmemacher Filme machen, die nicht die Gegenwart abbilden? Seit 65 Jahren regieren auf Kuba die Revolutionäre von 1958 und ihre Nachfahren, die Castro-Brüder Fidel und Raúl und seit 2018 Miguel Díaz-Canel. Generationen von Künstlern haben aufbegehrt gegen die Unterdrückung des Regimes, haben nach Lücken gesucht, haben nach künstlerischen Formen gesucht, um auszudrücken, was sie beobachteten und erlebten. Es sind schwerwiegende Entscheidungen, vor denen sie allesamt gestanden haben, für sich, ihr Leben und das ihrer Familien. Peter B. Schumann, Kulturjournalist und Kuba-Kenner, erzählt von ihnen, ihren Werken und ihrem Lebensweg, ihren politischen Konflikten und ihren künstlerischen Strategien. Dabei entsteht ein Porträt Kubas im Spiegel des Widerstands seiner Künstlerinnen und Künstler, von den Anfangsjahren nach der Revolution bis heute. Ein Bild des anderen Kuba. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich Ihnen. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Jugendkriminalität. Seit über 100 Jahren bemüht sich das Jugendstrafrecht in Deutschland, bei Jugendlichen das Prinzip der Erziehung vor das der Strafe zu stellen. Aber gelingt das? Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Poetik. Die Wahrheit sagen. Wenigstens deine Wahrheit. Und dann auf alles gefasst sein. Dass man dir die geliebte Seite ausreißt. Dass man mit Steinwürfen deine Tür zertrümmert. Dass die Leute sich versammeln vor deinem Körper wie vor einem Wunder. Wie vor einer Leiche. Fuera del juego, außerhalb des Spiels, hat Heberto Padilla 1968 einen Band mit Gedichten genannt. Der Titel charakterisiert seine Position zur kubanischen Revolution und er kennzeichnet die Lebenswege der in dieser langen Nacht vertretenen Kulturschaffenden. Sie alle haben sich mit dem System zunächst hoffnungsvoll angefreundet, sich arrangiert oder engagiert und sogar anfangs dafür gekämpft. Doch aus Ursachen, die sich bei jedem von ihnen anders zeigten, kam es zum Bruch mit dieser Revolution, waren sie auf verschiedene Weise Repressionen und Gewalt ausgesetzt und haben unterschiedliche Formen des Widerstands entwickelt. Drei Schriftsteller werden am Anfang vorgestellt, gegen die bereits in den ersten beiden Jahrzehnten die Revolution Fidel Castros ihre Unterdrückungsmechaniken beispielhaft einsetzte. Bei dem Poeten Heberto Padilla genügte das Verdikt über den Roman eines Kulturfunktionärs, um in die politische Mühle zu geraten, schließlich ins Gefängnis zu kommen und öffentlich zur Selbstkritik gezwungen zu werden. Der Fall des Romanciers Miguel Barnett verlief vergleichsweise harmlos. Ende der 1960er Jahre war die Homosexualität des weltberühmten Autors ausreichend für ein Publikationsverbot. Nachdem Fidel Castro ihn jedoch Ende der 1970er Jahre in seine offenen Arme geschlossen hatte, entwickelte er sich zum bedingungslosen Propagandisten des Regimes. Der Poet und Journalist Raúl Rivero dagegen erlebte die brutalste Form der Repression Anfang der 2000er Jahre. Er hat zunächst lange für die staatliche Presse gearbeitet, fiel in Ungnade, brach mit dem Regime. Im schwarzen Frühling 2003 wurde er zusammen mit 75 Intellektuellen verhaftet und danach, wie die meisten, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihn sperrte man aber als einzigen in eine Strafzelle, in der nach dem Gesetz Häftlinge nur wenige Tage bleiben dürfen und aus der er, wegen gesundheitlicher Probleme, nach einem Jahr vorzeitig entlassen wurde. Seit 65 Jahren herrscht Revolution in Kuba, wenn auch vom ursprünglichen Projekt nur noch Fragmente übrig sind. Doch die Unterdrückung Andersdenkender dauert bis heute an. Sie wurde sogar in den Jahren noch verstärkt, wie diese lange Nacht zeigen wird. An dem Poeten Eberto Padilla entzündete sich der erste kulturpolitische Skandal von internationalem Ausmaß. Der 1932 Geborene galt in den 1960er Jahren zunächst als einer der begabtesten Poeten seiner Generation. Yo nunca fui, esto que dijiste comunista, yo nunca fui ni de la juventud comunista, ni fui del Partido Comunista, ni me interesó para nada el Partido Comunista de ningún país. Ich war nie in der kommunistischen Jugend oder in der kommunistischen Partei. Keine Partei hat mich jemals interessiert. Sie repräsentierte weder Freiheit noch intelligente Diskussionen. Sie war für mich so etwas wie eine extravagante Kirche, die Disziplin verlangt. Damals war ich ein junger Kubaner, der die politische Veränderung unterstützte. Sie sollte jedoch keine klar definierte Richtung einschlagen, sondern vieles ermöglichen. Jede Veränderung nach der Diktatur Batista war positiv, denn Batista hatte den demokratischen Prozess zerstört und das Land in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Eberto Padilla war privilegiert. Er hatte vor der Revolution in den USA studiert und dort seine Leidenschaft für die angloamerikanische Literatur entdeckt, für die er sich in den Zeitschriften des neuen Kuba einsetzte. Da er eine gewisse Weltläufigkeit besaß, wurde er als Auslandskorrespondent der staatlichen Nachrichtenagentur Prensa Latina nach London und nach Moskau geschickt. Ich war der erste junge Kubaner mit 30 Jahren, der dieses Land besuchte. Ich habe es sehr gut kennengelernt und alle jungen Schriftsteller wie Jevtuschenko waren meine Freunde. Ich bin auch Ilja Ehrenburg begegnet und habe in vielen Diskussionen gesehen, dass die Sache mit dem Sozialismus doch sehr viel komplexer war, als wir sie uns vorgestellt haben. Die Erfahrungen in Moskau schärften sein kritisches Bewusstsein für die Fehler der kubanischen Revolution. Deshalb begriff er sehr bald die Literatur, anders als die meisten seiner Kollegen, deren Texte ihre afrokubanische Identität reflektierten, als eine Möglichkeit zu politisch-gesellschaftlicher Kritik. Wie ein weiteres Gedicht aus dem Band Außerhalb des Spiels zeigt. Auch die Erniedrigten. Dort ist wieder die miserable Erniedrigung. Sie glotzt dich an mit Hundeaugen, wirft dich gegen die neuen Namen und Daten. Erhebe dich, Furchtsamer, und krieche wie gestern zurück in dein Loch. Verachtet, einmal mehr mit dem Schädel nickend. Die Geschichte ist der Schlag, dem zu widerstehen du lernen musst. Die Geschichte ist die Belagerung, die uns bejaht und in Fetzen stückelt. Die Geschichte ist die Ratte, die nachts die Treppe heraufkommt. Die Geschichte ist die Kanaille, die legt sich ins Bett zu der großen Hure. Es ging Eberto Padilla in verschlüsselter Form um den Konflikt zwischen Individuum und Geschichte. Die kapitalistische Phase ist zwar überwunden, die das Individuum erniedrigt und entfremdet hat. Aber die neue Gesellschaft bringt eine neue, miserable Erniedrigung mit sich. Die jüngste kubanische Vergangenheit als die Wiederholung einer immer gleichen Geschichte. Das Individuum darf sich deshalb mit diesem Prozess nicht identifizieren, muss außerhalb des Spiels bleiben, wenn es seine Identität bewahren will. Der Dichter war sich seiner Rolle als Außenseiter, als Freigeist wohl bewusst. Er glaubte jedoch, dass es in der Revolution auch für ihn genügend Spielraum gab. 1967 sorgte er im Caiman Barbudo für eine hitzige Debatte. Obwohl dies die Kulturbeilage von Juventud Rebelde war, der Zeitung der kommunistischen Jugend, verstand sich die Redaktion als eine Art intellektueller Avantgarde, eine Plattform für Diskussionen. Der leitende Kopf hieß Jesús Díaz und von ihm wird im zweiten Kapitel ausführlich die Rede sein. Für die Juni-Nummer 1967 wurden drei Schriftsteller eingeladen, um sich mit dem Erfolgsroman Pasión de Urbino von Lisandro Otero auseinanderzusetzen. Eberto Padilla beschrieb das Werk als das Romänchen eines schriftstellenden Kulturfunktionärs, der bereits mit 35 Jahren am Ende war. Und er fragte, warum man das Meisterwerk Tres Tristes Tigres, Drei traurige Tiger, von Guillermo Cabrera Infante nicht veröffentlicht, sondern ihn kurz zuvor ins Exil getrieben habe. Cabrera Infante galt inzwischen als Vaterlandsverräter. Die Redaktion distanzierte sich, druckte aber seine Polemik. Dann holte Padilla zu einem Rundumschlag gegen die Kulturpolitik der Regierung aus, wie er 1994 berichtete. Yo hice un estudio, hice un juicio total de la cuestión cubana. Das war eine totale Abrechnung mit Kuba. Ich habe damit eine Tür für die politische Kritik an den Irrwegen des Systems geöffnet. Von diesem Moment an haben sie alles unternommen, um meine Meinung zu unterdrücken. Sie wollten an mir ein Exempel statuieren, damit nicht wieder jemand auf die Idee kam, über die Probleme, die bereits sichtbar wurden, zu diskutieren, sie aufzudecken. Dennoch vergab wenig später, 1968, eine Jury der UNIAC, des Schriftsteller- und Künstlerverbands, ihren Lyrikpreis in einem einstimmigen Votum an Eberto Padillas außerhalb des Spiels. Das Präsidium der UNIAC schäumte. Es distanzierte sich in einer mehrseitigen Erklärung von der Entscheidung der Jury und warf Padillas Gedichten Ambiguität, Kritizismus, Antihistorizismus und Individualismus vor. Denn solche Haltungen waren immer typisch für das Denken der Rechten und haben traditionellerweise der Konterrevolution gedient. Dennoch gebot es der Respekt der kubanischen Revolution vor der Ausdrucksfreiheit, den Gedichtband ungekürzt zu veröffentlichen und darin die Entscheidung der Jury sowie die Erklärung des Präsidiums der UNIAC abzudrucken. Die Diskussion über das Buch Außerhalb des Spiels löste eine monatelange Kampagne gegen den Provokateur, den CIA-Agenten, den Konterrevolutionär Eberto Padilla aus. Den Gipfel der Diskriminierung erreichte ein Artikel in Verde Olivo, der Zeitschrift der kubanischen Streitkräfte, über Padillas Provokationen von einem gewissen Leopoldo Avila. Unter diesem Pseudonym wurde seit 1968 jahrelang die dogmatischste Linie der offiziellen Kulturpolitik veröffentlicht. Und zwar vor allem von Luis Pavón, einem eisernen Verfechter des platten sozialistischen Realismus. Er schrieb in dem genannten Beitrag: Padilla hat seine Attacken gegen die Revolution von langer Hand vorbereitet. Er hat auf Ratschläge nicht gehört und Aktivitäten unternommen, die weit über ein mehr oder weniger bissiges Gedichtchen hinausgehen und bis ins Kriminelle reichen. Eberto Padilla, gebrandmarkt als Konterrevolutionär, wurde auch noch als quasi Krimineller an den Rand der Gesellschaft getrieben. Er fand keine Arbeit mehr und war auf die Unterstützung von Freunden, die zu ihm hielten, angewiesen. Ende des ersten Jahrzehnts der kubanischen Revolution verschärften sich die Wirtschaftsprobleme und die Identifikation der Bevölkerung mit ihren Zielen nahm ab. Die Regierung verstärkte die Repression. Das sogenannte Quinquenio Gris, das graue Jahr 5, begann, das tatsächlich die finsterste Zeit des Stalinismus in Kuba war. Im Mai 1971 wurde Luis Pavón zum Präsidenten des Nationalen Kulturrats ernannt und damit der maßgebende Kulturpolitiker der folgenden Jahre. Er führte eine Säuberung in zahlreichen Kulturinstitutionen durch. Intellektuelle, die durch kritische Äußerungen aufgefallen waren, wurden entlassen oder erhielten Publikationsverbot, weil sie homosexuell waren, wie der Schriftsteller Miguel Barnett. Das Theater galt sowieso als subversiv. Und viele Bühnen wurden deshalb geschlossen. Der später berühmte Liedermacher Pablo Milanés wurde wegen Homosexualität monatelang in eines der vielen UMAPs gesteckt, der militärischen Umerziehungslager für sozial auffällig gewordene Personen. Am 20. März 1971 wurde auch Heberto Padilla in seiner Wohnung vom Stadtsicherheitsdienst verhaftet. Sein Vergehen: Irreführung von ausländischen Journalisten und Intellektuellen. Padilla musste 38 Tage in Villa Marista, dem Knast der kubanischen Stasi, ausharren. Er wurde freigelassen, nachdem er einen Brief an die Regierung geschrieben hatte. Darin erkannte er, nach Darstellung der offiziellen Nachrichtenagentur Prensa Latina, seine Irrtümer und bat um die Gelegenheit, vor seinen Genossen Schriftstellern erscheinen zu dürfen, um seine Haltung zu erklären. Am Abend des 27. April 1971 kam es zu diesem Treffen in der UNIAC vor rund 100 seiner Kolleginnen und Kollegen. Die Filmaufnahmen dieses einzigartigen Ereignisses blieben ein halbes Jahrhundert verborgen, bis der kubanische Regisseur Pavel Giroux sie zufällig entdeckte und 2022 in seinem grandiosen Dokumentarfilm »Der Fall Padilla« auszugsweise veröffentlichte. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Ich wurde als Konterrevolutionär verhaftet. Die Anklage basierte auf einer Reihe von Haltungen, von Positionen, von Handlungen und Kritiken. Was sage ich? Das Wort Kritik, so habe ich im Lauf der Gespräche mit den Genossen der Staatssicherheit gelernt, charakterisiert nicht ausreichend meine Haltung. Denn es war eine Reihe von Verleumdungen und Informationen gegen die Revolution, die mich für immer mit Scham erfüllen. Constituirán siempre mi vergüenza frente a esta revolución. Seine Selbstkritik entwickelte sich zu einem Furor der Selbstanklage, der allmählich keine Grenze mehr kannte. Er beschimpfte nicht nur seine Freunde, sondern zog auch seine eigenen Gedichte in den Schmutz. Und die Abrechnung mit seinem ersten, noch unveröffentlichten Roman En mi jardín pastan los héroes, in meinem Garten grasen die Helden, ist ein Musterbeispiel für den selbstzerstörerischen Charakter seines vehementen Diskurses. Una novelita que afortunadamente no se publicará nunca. Ahí va, pues yo he roto y romperé. Dieses Romänchen, das man glücklicherweise niemals publizieren wird, weil ich es Seite für Seite zerstören werde, ist eine Schande. Und zwar nicht nur in politischer, sondern auch in moralischer Hinsicht. Denn es drückt meine Charakterfehler besonders treffend aus und auch meine psychischen Probleme, schwere Probleme, die ich erst in der Einsamkeit bei der Staatssicherheit entdeckt habe. Die Verhaftung Padillas und das entwürdigende Schauspiel seiner Selbstanklage gingen als Fall Padilla in die Geschichte Kubas ein. Unter den Intellektuellen, die die kubanische Revolution bisher unterstützt hatten, riefen sie helle Empörung hervor. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprún, Hans Magnus Enzensberger, Carlos Fuentes, Marius Vargas Llosa, insgesamt 61 Schriftsteller und Schriftstellerinnen schrieben einen wütenden Brief an Fidel Castro. Darin hieß es unter anderem: Die traurigen Bekenntnisse von Heberto Padilla können nur durch Methoden entstanden sein, die Recht und Gerechtigkeit der Revolution verleugnen. Der Inhalt und die Form mit ihren absurden, geradezu delirierenden Anklagen sowie der Akt des Bekenntnisses selbst erinnern an die beklemmenden Maskeraden der Selbstkritik in den schmutzigsten Momenten der stalinistischen Epoche. Der Brief war eine Absage an Fidel Castro und seine autoritäre Herrschaft und zugleich ein entscheidender Bruch zwischen zahllosen Intellektuellen und der kubanischen Revolution. Er sollte nie wieder gekittet werden. Heberto Padilla war klar, dass es für ihn auf der Insel keine Zukunft mehr gab. Die Revolution, für die er sich derart verbogen hatte, sorgte immerhin für eine bescheidene Arbeitsmöglichkeit. Esos años fueron difíciles, difíciles. Yo no trabajaba, trabajaba en mi casa traduciendo. Diese Jahre waren äußerst schwer. Ich habe zu Hause als Übersetzer gearbeitet, habe die schlechtesten bulgarischen Autoren übersetzen müssen und sogar einen deutschen Roman von Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen, und hin und wieder auch romantische englische Poesie. Man wollte mir damit einen Gefallen tun, aber ich wollte nichts wie weg. Ich konnte nicht mehr. Nach 8 Jahren ließen sie mich dann raus. Über Kanada bin ich 1980 in die USA gereist. Ich ging weg, sobald ich konnte, denn ich wusste, dass es nach dem Gefängnis keine wirkliche Eingliederung in einem kommunistischen Land gibt. 1981 erschien sein autobiografischer Roman En mi jardín pastan los héroes. 1985 die deutsche Ausgabe unter dem Titel In meinem Garten grasen die Helden. Doch die Leidensgeschichte in Kuba verfolgte ihn sein Leben lang. In den USA lehrte er bis in die 1990er Jahre an verschiedenen Universitäten. Dann erkrankte er schwer und starb in Auburn, Alabama mit 68 Jahren. Yo soy un fidelista porque quizá unos años atrás no hubiera dicho eso. Quizás unos años atrás no hubiera dicho eso, pero me he convencido. Ich bin Fidelist. Das hätte ich vielleicht vor einigen Jahren noch nicht gesagt. Aber die großartigen Strategien und Erfolge von Fidel und von seinem Bruder Raúl haben mich überzeugt. Ursprünglich war das eine paternalistische Revolution. Doch heute ist der Weg frei für eine demokratische Revision. Denn dies ist eine Zeit der Veränderung. Wenn auch die wirklich großen Veränderungen in Kuba bereits 1959 stattgefunden haben. 1998 hat sich Miguel Barnett so geäußert, einer der bekanntesten kubanischen Poeten und Romanciers. In Kuba ging gerade eine der schlimmsten ökonomischen und sozialen Katastrophen zu Ende. Die sogenannte Periodo Especial en Tiempos de Paz, die Sonderperiode in Friedenszeiten, wie sie euphemistisch hieß. Sie war entstanden, nachdem die Sowjetunion 1990 die jahrzehntelange Versorgung mit Rohstoffen und Lebensmitteln eingestellt hatte, ohne die das Land kaum existenzfähig war. Die wachsende Unruhe in der notleidenden Bevölkerung und verzweifelte Akte des Widerstands erledigte die Regierung mit den üblichen Unterdrückungsmaßnahmen. Doch für Barnett war dies nur eine der vielen Zeiten der Veränderung. Dabei war er im sogenannten Quinquenio Gris, dem grauen Jahr 5, der schlimmsten stalinistischen Phase der Revolution Anfang der 1970er Jahre, selbst verfolgt worden wegen Homosexualität. Obwohl er damals einer der erfolgreichsten Schriftsteller des Landes war. Mit dem Cimarron, der Lebensgeschichte eines entlaufenen Negersklaven von ihm selbst erzählt, so der deutsche Titel, hatte er 1966 ein neues literarisches Genre etabliert, die Novella Testimonio, den Zeitzeugenroman. Für den Ethnologen und Soziologen Barnett blieb diese Mischung aus Wissenschaft und Literatur über Jahre das Erfolgsrezept, mit dem er der Geschichte der Namenlosen Stimme und Gehör verlieh. Wie diesem Cimarron in der Zeit der Unabhängigkeitskriege. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, denn es galt als Beweis für die kulturelle Kreativität der Revolution und machte seinen Autor international bekannt. Der Zeitvertreib der Alten war Geschichten erzählen. Witze und Geschichten. Zu jeder Tageszeit erzählten sie Geschichten. Morgens, abends, immer waren sie in der Laune, etwas zu erzählen. Es waren so viele Geschichten, dass man oft nicht aufpassen konnte. Es wurde einem schwindelig davon. Ich tat, als hörte ich nicht zu. Aber die Wahrheit ist, dass am Ende in meinem Kopf alles durcheinander ging. In den Baracken von Ariosa gab es 2 oder 3 alte in Afrika geborene Neger. Sie waren vom Kongo. Es gab einen Unterschied zwischen Afrikanern und Criollos. Die Criollos verstanden die Afrikaner fast nie richtig. Sie hörten sie singen, aber sie verstanden sie nicht. Ich kam schon zurecht mit ihnen, denn ich habe mein ganzes Leben lang ihnen zugehört. Mich mochten sie gern. Ich habe diese Biografie eines Cimarron geschrieben, um etwas zu zeigen, das in dieser Form bis dahin in der kubanischen Kultur noch nicht dargestellt worden ist. Die afrikanische Präsenz in Kuba. Für die Ethnologen hatte sie sich bisher nur in der Religion, in Tanz und Gesang ausgedrückt. Ich habe dagegen die afrikanische Psyche an dem uralten Esteban gezeigt, seine Mentalität und sein gesellschaftliches Umfeld, wie er sich in einen Kubaner verwandelt und wie dieser Prozess abläuft. Der Cimarron reicht viel tiefer als ein rein ethnografisches Buch oder ein bloßer Roman. Dennoch erhielt er wenig später Publikationsverbot. Der nächste Zeitzeugenroman La Canción de Rachel, das Lied der Rachel, die Geschichte der Tänzerinnen und Sängerinnen in Revue-Theatern der kubanischen Belle Époque der 1920er und 30er Jahre, passte weder moralisch noch literarisch zur dogmatischen Kulturpolitik, die die Hardliner-Fraktion verordnet hatte. Die 1960er Jahre des Kampfes um den Machterhalt waren auch eine Zeit der Suche nach der Identität und dem richtigen politischen Weg. Voller Widersprüche und ideologischer Säuberungen. Aber eben auch eine Zeit kultureller Experimente. Erst im Quinquenio Gris, dem eigentlich schwarzen Jahr 5, wurde die Repression zur systematischen Politik. Die Kulturdogmatiker erklärten Miguel Barnett zum nutzlosen Literaten. Jahrelang wurde er für die offizielle Kultur zur Unperson, was den empfindsamen, mehr ästhetisch als politisch interessierten Intellektuellen schwer getroffen hat. Es waren aber nicht nur solche offensichtlich staatlichen Elemente, die für Schwierigkeiten sorgten. Auch die Führung hatte versagt. Fidel Castro hatte 1969 die große Zuckerschlacht verkündet. 10 Millionen Tonnen sollten die Kubaner ernten, doppelt so viel wie normalerweise. Dafür hatte er einen Großteil der Bevölkerung Zuckerrohr schlagen lassen und das halbe Land lahmgelegt. Am Schluss musste er in einer seiner wenigen selbstkritischen Reden bekennen: Esa batalla no la perdió el pueblo. Esa batalla la perdimos nosotros. Nosotros. Diese Schlacht hat nicht das Volk verloren, sondern wir, der Verwaltungsapparat der Revolution, und wir, die Führer der Revolution, haben diese Schlacht verloren. Das Volk hätte nicht nur 10, sondern sogar 11 Millionen geschafft. Aber wir waren dazu nicht in der Lage. Es war ein Tiefschlag für den Maximo-Leader. Die Hardliner der kommunistischen Partei übernahmen die Macht. Denn die Sowjetunion war der sprunghaften und selbstherrlichen Politik Fidel Castros müde. Schließlich alimentierte sie die Insel seit 1960, als die USA ihr bis heute fortdauerndes Wirtschaftsembargo verhängten. Castro musste eine Verwaltungsreform nach sowjetischem Vorbild akzeptieren. Eine Verfassung wurde erarbeitet und ein Parlament etabliert. Die Kultur wurde allein auf sozialistischen Realismus eingeengt. Die extremistischen Elemente, die nach Miguel Barnett den revolutionären Prozess beschädigt haben, saßen demnach an der Spitze der Regierung. Als der damals gebeutelte Schriftsteller sich später daran erinnerte, hatte er längst seinen Frieden mit Castro geschlossen. Denn dieser hatte ihm nach dem Ende des Quinquenio Gris persönlich seine Bewunderung ausgedrückt. So konnte Miguel Barnett problemlos legitimiert werden und sich wieder ans Werk machen. Er legte weitere Zeitzeugenromane vor. 1983 Gallego. Alle träumten von Kuba. Über das Schicksal galizischer Einwanderer. Und 1984 La Vida Real. Das wirkliche Leben. Über die Situation kubanischer Emigranten in New York. Dieser Roman ist in gewisser Hinsicht die Synthese meiner ethnischen Trilogie, die ich mit dem Cimarron begonnen habe. Dort habe ich mich mit der afrikanischen Präsenz beschäftigt. Dann im Lied der Rachel mit der Kubanerin mitteleuropäischen Ursprungs. Und schließlich mit dem Gallego, dem Spanier. In La Vida Real geht es nun um einen armen kubanischen Bauern, einen Mulatten, der 1948 in die Vereinigten Staaten auswandert und einen Kulturschock in der kosmopolitischen, modernen, atemberaubenden Stadt erleidet. Er bewundert zunächst diesen amerikanischen Traum, empfindet aber dann eine wachsende Sehnsucht nach dem kleinen Heimatland, nach Kuba. La patria chica, ¿no? Por su país, por Cuba. Während Miguel Barnett seinen literarischen Weg durch die Vergangenheit pflegte, suchten viele Kubaner den umgekehrten Weg und flohen 1980 über den kleinen Hafen Mariel nach Florida. Ein Exodus von mehr als 125.000 Menschen innerhalb eines halben Jahres wurde durch eine ganze Flotte von Booten der Exil-Kubaner in Miami unterstützt. Pedro Camacho. The former informer of the secret police is still standing outside the club. Pretending to be blind, he watches the last plane to Miami, disappearing in a fading purple sky. Now he knows he has been left behind. Yo me mudé de la calle 10, donde vivía, aquí a la calle 2. Ich habe nur einmal einen Ortswechsel unternommen, und zwar von der 10. in die 2. Straße von Havanna. Das war meine einzige Emigration. In der 10. Straße hatte ich schlechte Erinnerungen an jene schwierigen Jahre, und die wollte ich vergessen. Ich habe nie daran gedacht, mein Land zu verlassen. Nicht einmal in der Zeit meiner großen Konflikte am Anfang der Revolution. Miguel Barnett hatte leicht reden, denn seit ihn die Regierung rehabilitierte, genoss er alle Privilegien eines hofierten Intellektuellen. Dazu gehörte eine nahezu unbegrenzte Reisefreiheit. Doch trotz aller Alltagsprobleme und politischen Widersprüche waren die 1980er Jahre auch von seltener politischer Stabilität gekennzeichnet. In dieser Zeit, in der viele Schriftsteller und Künstler jeglicher Richtung immer mutiger die Gegenwartswirklichkeit darstellten, veröffentlichte Miguel Barnett El Oficio del Ángel. Das Handwerk des Engels. Darin schildert er die frühe Lebensgeschichte des jungen Angel und seiner weit verzweigten Familie der oberen Mittelschicht während der Diktatur Batista bis zu den ersten Aufbaujahren des neuen Kubas. Es ist kein rein autobiografisches Buch, sondern das Fresko einer kubanischen Familie, in der ein Kind zum Mann heranwächst. Es ist ein Buch der Erinnerung, eine familiäre Allegorie, die auch auf meine Familie zutreffen könnte. Ich habe das in Prosa geschrieben, was ich schon in meinen Gedichten vor vielen Jahren ausgedrückt habe. Die Widersprüche und Auseinandersetzungen über die revolutionären Maßnahmen in einer neuen Gesellschaft, welche die Werte einer ganzen Klasse veränderte, die größtenteils das Land verlassen hat. Es geht dem Autor um den Bewusstwerdungsprozess des jungen Bürgersohns Angel. Allerdings dringt in dessen familiäres Ambiente allzu selten die von Terror, Massenarbeitslosigkeit, Korruption und Rassismus geprägte politische Außenwelt der Diktatur ein. Damals, Anfang der 1960er Jahre, fanden jedoch bereits die ersten großen intellektuellen und politischen Konflikte statt, die ersten Säuberungen in der Kultur. Die Diskussion über den richtigen Weg, die es 1961 immerhin bei einem Treffen zwischen den Intellektuellen und Fidel Castro gab, beendete dieser mit den berühmten Worten an die Intellektuellen. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas? Was für Rechte haben die revolutionären und nicht revolutionären Schriftsteller und Künstler? Innerhalb der Revolution alle. Gegen die Revolution keinerlei Recht. Im Handwerk des Engels ist davon genauso wenig die Rede wie von vielen anderen einschneidenden Auseinandersetzungen jener Zeit. Der hochgelobte Autor hat kurz danach nur noch einen weiteren Roman Un cubano en Nueva York veröffentlicht und 1998 erklärt: Tengo muchas actividades, estoy trabajando en la UNESCO, en la Fundación, no he podido terminar el libro. Ich bin mit so viel anderem beschäftigt, arbeite in der UNESCO in Paris und für die Stiftung Fernando Ortiz. Ich schreibe aber viele Gedichte, Artikel sowie Monologe und habe auch einige Romanseiten verfasst. Aber ich habe es nicht eilig. Der einst verfemte Miguel Barnett war zum intellektuellen Aushängeschild der Revolution geworden und befand sich auf dem Weg zu höchstem Ruhm. Er hat alle wichtigen kubanischen Auszeichnungen erhalten. Er wurde Mitglied der Kommunistischen Partei und war eine Zeit lang Parlamentsabgeordneter. Kein anderer kubanischer Autor hat es jemals so weit gebracht. Dabei verstummte der gefeierte Autor Barnett und der Spitzenkulturfunktionär Barnett wurde zum bedingungslosen Repräsentanten des Regimes. Fidel ist Zeus. Fidel ist wie Zeus, einzigartig. Ein universeller Staatsmann, eine Art Generalsekretär der Vereinten Nationen. Er ist unvergleichlich, obwohl er auch Fehler hat. Niemand ist perfekt. Aber Fidel ist einzig. Der berühmte Liedermacher Pablo Milanés wurde 1966 als Homosexueller in eines der berüchtigten Umerziehungslager gesperrt. Er hat diese Zeit in dem Song El Pecado Original, die Erbsünde, verarbeitet und der Gemeinschaft der Schwulen in Kuba gewidmet. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman. Zwei Seelen, zwei Körper, zwei Menschen, die sich lieben, werden aus dem Paradies geworfen, in dem sie lebten. Ninguno de los dos es presidente. Ninguno de los dos es un ministro. Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Keiner der beiden ist Präsident oder Minister oder Zensor seiner Sehnsüchte. Und sie hoffen, dass sie eines Morgens ihren Baum sehen können, ihren Park, ihre Sonne, wie du und ich. Ver su árbol, su parque, su sol. Como tú y como yo, dos almas, dos cuerpos, Todessuite. Soeben sagt man mir, ich sei gestorben. Zwischen den Zeilen gab die offizielle Presse es bekannt. Ich dachte nicht, in diesem schönen Fin de siècle Sommer schon zu sterben. Doch die Zeitungen in diesem Lande lügen nie. Also ist das Klopfen meines Herzens falsch. Der Pulsschlag und die Luft, die ich atme. Die Erinnerungen, die ich habe, sind, sie müssen sein, der letzte Fiebertraum. Der Staat kann sich nicht irren. Nicht auf so flagrante Weise. Tot bin ich. Ich selbst, mit meinem Durst und aller Wehmut, fange an, es zu begreifen. Ich, der ich noch liebe, staune, fürchte, lerne diszipliniert, nach Erlass zu sterben. Langsam, gehorsam, diskret, ohne wütende Gebärde beginne ich, meinem Leichnam ähnlich zu sehen. Um den Befehl aufs Strengste zu befolgen und meinen Henkern nicht die Freude zu vergällen, lösche ich mit wahrem Chorgeist alle Lebenszeichen, die noch bleiben. Denn wer wie ein Schaf gefolgt ist, dem immergleichen Glockenschlag und der Stimme seines Hirten, der muss sich zum Sterben rüsten, wenn nur das Messer blitzt. Raúl Rivero schrieb dieses Gedicht Anfang der 1990er Jahre. Der hochtalentierte und mehrfach ausgezeichnete Poet war in Ungnade gefallen und hatte Berufsverbot erhalten. Er gründete eine unabhängige Presseagentur und provozierte damit das Regime, für das er lange als Journalist gearbeitet hatte. Im sogenannten Schwarzen Frühling von 2003 wurde er zusammen mit Dutzenden von Kulturschaffenden verhaftet und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Dabei stammte der 1945 Geborene aus einer Familie mit langer politischer Tradition, die bis in die Befreiungskriege des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Für ihn lag die frühe Begeisterung für die Revolution sozusagen in den Genen. Aunque yo era muy joven, pues ingresé inmediatamente en la milicia, no en la militancia, sino en la milicia estudiantil. Ich habe mich sofort der Miliz angeschlossen, zusammen mit Tausenden von Studenten, um die Revolution zu verteidigen, vor allem im Escambray, wo sich besonders viele dieser konterrevolutionären Banden konzentriert haben. Ich wurde in ein Bataillon eingegliedert. Diese Teilnahme hat meinen späteren Weg geprägt, denn es gab damals zwei revolutionäre Höhepunkte, an denen man sich beteiligen konnte. Die Schlacht gegen die US-amerikanische Invasion in der Schweinebucht und der Kampf im Escambray. So erinnerte sich Raúl Rivero 2005. Noch während des Studiums des Journalismus trat der junge Revolutionär 1965 in die Redaktion des Caimán Barbudo ein, der neu gegründeten Kulturbeilage von Juventud Rebelde, der Tageszeitung des kommunistischen Jugendverbands. Der Caimán spielte damals eine wichtige Rolle als Vorkämpfer für neue Ideen und als Forum für Debatten. Wir, eine Gruppe von 12 jungen Leuten, griffen polemische und kritische Themen auf, weil wir glaubten, dass wir polemisch und kritisch von einer revolutionären Position aus sein durften. Aber da hatten wir uns getäuscht. Nach anderthalb Jahren flogen wir alle raus und der Caimán ging in die Hände von Leuten über, die absolut die Linie des kommunistischen Jugendverbands vertraten. Rivero begann danach eine journalistische Laufbahn bei Prensa Latina, der staatlichen Nachrichtenagentur. 1969 wurde er nach Moskau geschickt, ganz ähnlich wie vor ihm Padilla. Para mí, porque yo en Moscú me di cuenta que aquello era un desastre. In Moskau stellte ich jedoch bald fest, dass das alles ein Desaster war. Ich bin dorthin gegangen, weil ich die Zukunft kennenlernen wollte und erlebte etwas, das ich mir für Kuba nicht wünschte. Also rief ich Nicolás Guillén, den Präsidenten der UNEAC, an, um von Prensa Latina wegzukommen. So wurde ich Bürokrat im Schriftstellerverband, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und solchen Kram. Ich habe den Journalismus nicht aufgegeben, aber nur noch über Bücher und über Künstler geschrieben. Doch dann kam es 1980 zum Eklat bei einem Empfang der UNEAC. Er erfuhr durch Zufall, dass das von ihm zu einem Literaturwettbewerb eingereichte Gedicht wegen ideologischer Probleme nicht ausgewählt worden war. Der zur Alkoholsucht neigende Rivero betrank sich und bezeichnete im Suff lautstark einen der höchsten Kulturfunktionäre als Schwuchtel. Fue muy bueno, en definitiva, fue muy bueno. Diese Show war sehr gut, denn sie half mir, aus allem rauszukommen. Die UNEAC verließ ich freiwillig. Also bat ich einen Freund, der Tribuna, eine kleine Parteizeitung, leitete, mir eine Arbeit zu geben und redigierte eine Zeit lang eine Beilage mit Auslandsberichten, die niemand beachtete. Ich wollte keine Verpflichtung mehr haben, trennte mich von meiner damaligen Frau und zog zu meiner Mutter. Ich wurde ein Einzelgänger und habe jeden Tag gesoffen. Als er auch diesen Job verlor, stand er mittellos da. Sein Bruder und auch andere Angehörige brachten ihm etwas zu essen. Bis auf ein Hemd und eine Hose versetzte er alles. Er war vom Regime völlig marginalisiert worden. Raúl Rivero, Masken. Das Clownsgewand gefiel mir gut. So harmlos, voller Wärme. Nur der Ping-Pong-Ball auf meiner Nase nervte und die roten Knöpfe auf der Brust. Das des Liebhabers zog ich mir über, bald war es zu eng, zu unbequem und schwierig. Mehrere Frauen kleckerten Tomatensoße aufs Revier. Das des Gefangenen probierte ich und das des Polizisten. In dem des Scheusals gab ich eine glänzende Vorstellung. Das Mädchen wurde Filmstar. Das des Sohnes und des Vaters und des guten Gatten nahm ich ohne Unterschied. In dem des Dissidenten, Verräters, Alkoholikers, war ich stets diskreter. Längst vergessen. Mal sehen, welches nun als nächstes kommt. Der Brief der Zehn, das politische Manifest einer kleinen Gruppe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wies Raúl Rivero 1991 eine neue Perspektive. Die Poetin Maria Elena Cruz Varela hat es verfasst. Sie galt als eine der wichtigsten Autorinnen ihrer Generation. Rivero war einer der 10 Unterzeichner. Es war ein kurzer, ganz direkter Brief, in dem eine Gruppe von Dissidenten einen nationalen Dialog über 5 Punkte forderte. Freie und direkte Wahlen, Freiheit für alle politischen Häftlinge, freie Ein- und Ausreise, Öffnung der Bauernmärkte und Verhandlungen über die internationale Versorgung mit Medikamenten. Das Regime schlug zurück mit allen bekannten Mitteln. Vor der Wohnung der Rädelsführerin Cruz Varela veranstaltete es einen sogenannten Acto de Ripudio, einen Akt der Ausgrenzung. Ein Rollkommando von Parteimitgliedern zog vor ihrer Wohnung auf, beschimpfte sie, zerrte sie auf die Straße und stopfte ihr den offenen Brief der 10 in den Mund. Wir waren uns bewusst, dass sie darauf übel reagieren würden, aber doch nicht so. 3 von uns kamen ins Gefängnis, darunter Pomar, der Übersetzer deutscher Literatur, und Maria Elena Cruz Varela, die Poetin. Ich erhielt ständig telefonische Drohungen. Man würde mich auf der Straße ermorden. Meine Familie wollte nicht, dass ich das Haus verlasse. Es war ein Drama, aber ich ging raus, denn sonst wäre ich ja ein Gefangener meiner selbst geworden. Um sich über Wasser zu halten, begann er für ausländische Zeitungen zu schreiben. Es gelang ihm, den Alkoholismus zu überwinden, der ihn lange Zeit gefährdet hatte. Und dann kam der Journalist 1995 auf die Idee, mit Unterstützung einiger arbeitsloser Kollegen eine unabhängige Nachrichtenagentur zu gründen. Kuba Press. Der Zeitpunkt schien günstig, denn Kuba hatte endlich eine Telefonverbindung via Satellit hergestellt. Dadurch wurde die Kommunikation untereinander und mit dem Ausland erleichtert. Es sollte kein Journalismus gegen die Revolution sein. Denn es gibt nur einen Journalismus für etwas, nämlich für die Wahrheit. Und zwar ohne die Kritisierten zu disqualifizieren oder zu verunglimpfen. Ein beschreibender Journalismus. Wir haben immer versucht, jede unserer Informationen mit 2 oder 3 verschiedenen Quellen abzusichern. Denn in Kuba herrscht ein Gesetz, das die Verbreitung falscher Nachrichten bestraft. Die Leute konnten sich also auf den Wahrheitsgehalt verlassen und wussten, dass sie hier die unter diesen Bedingungen bestmöglich geschriebene Information erhielten. Doch an kritischer Berichterstattung war das Regime nicht interessiert. Denn Kuba Press war die Keimzelle eines unabhängigen Journalismus und die galt es zu zerstören. Raúl Rivero wurde mehrfach verhaftet. Nach einem 3-tägigen Verhör durch die Staatssicherheit wurde ihm nachdrücklich nahegelegt, die journalistische Tätigkeit zu beenden und das Land zu verlassen. Er weigerte sich, zumal das Regime ihn keines Vergehens anklagte. Dann begann am 14. März 2003 die sogenannte Primavera Negra, der Schwarze Frühling, bei dem Raúl Rivero zusammen mit insgesamt 75 Schriftstellern, Journalisten, Wissenschaftlern und anderen Intellektuellen verhaftet wurde. Nach seiner Freilassung erinnerte er sich 2004 bei einem Schriftstellertreffen in Berlin an dieses folgenreiche Ereignis. Es war 5 Uhr nachmittags, als ich vom Balkon meiner Wohnung eine Reihe von Autos in die Straße einbiegen sah. Ich rief noch meiner über 80-jährigen Mutter zu, die Polizei kommt. Da standen sie auch schon vor der Tür. So an die 18 oder 20 Mann. Sie müssen mich für einen Gewaltverbrecher gehalten haben. Sie durchsuchten meine gesamte Wohnung minutiös und konfiszierten ganze Pakete von Büchern, Manuskripten, Familienfotos, meine alte Olivetti-Schreibmaschine und einen Computer. Dann brachten sie mich nach Villa Marista, ins Gefängnis der Staatssicherheit. Und es begann eine endlose Identifizierung all dieser Dinge. Die ganze Operation dauerte 6 oder 7 Stunden lang. Bereits 2 Wochen später erhielten Raúl Rivero und alle anderen Inhaftierten in summarischen Schnellgerichtsverfahren drakonische Strafen von bis zu 27 Jahren Gefängnis. Rivero erhielt 20 Jahre, wurde jedoch nicht in eine normale Zelle, sondern in eine Strafzelle gesperrt, in der Häftlinge allenfalls 21 Tage verbringen dürfen. Am Nachmittag des 4. April betrat er sie im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses von Ciego de Ávila im Osten der Insel. Una celda de castigo es una celda más chiquita que el baño de tu casa, por ejemplo. Eine Strafzelle ist nicht größer als ein normales Badezimmer. Ich konnte 6 Schritte gehen, aber meine Arme nicht völlig ausbreiten. Es gab eine Zinkplatte mit einer Matratze, ein Loch im Boden als Toilette, ein Rohr, aus dem Wasser floss, wenn sie es anstellten, 2-mal am Tag für 15 Minuten. Und das bei der unerträglichen Hitze im kubanischen Sommer. Außerdem gab es unzählige Mücken, jeder Art von Insekten, Frösche, Ratten, kleine Schlangen und Grillen, die einen nicht schlafen ließen. Dort verbrachte ich ein ganzes Jahr. Auf Druck der Europäischen Union, besonders der spanischen Regierung und von Menschenrechtsorganisationen, wurde Raúl Rivero aus gesundheitlichen Gründen nach 20 Monaten Haft im November 2004 zusammen mit weiteren 14 Häftlingen freigelassen. Als einziger durfte Raúl Rivero zusammen mit seiner Frau Blanca und seiner Tochter Jenny ins Ausland reisen und lebte seit April 2005 in Madrid. Die Familie erhielt die spanische Staatsbürgerschaft. Später siedelte er zusammen mit Blanca nach Miami über, um der übrigen weit gefächerten Familie nahe zu sein. Unter den psychischen Folgen der Strafzelle, in die das Castro-Regime den Poeten für 1 Jahr gesteckt hatte, litt er sein Leben lang. Am 6. November 2021 starb Raúl Rivero an einer chronischen Lungenkrankheit. Er wurde 76 Jahre alt. Raúl Rivero, es wird an deiner Tür klopfen. Wenn du glaubst, dein Herz bleibt stehen, wenn in deiner Erinnerung keine Spur Hoffnung mehr ist, wird es an deiner Tür klopfen. Immer wird es an deiner Tür klopfen. Wenn du niedergeschlagen bist, gelähmt von der Nacht des Hoffens, fast sicher schon, dass alles zu Ende ist, wird jemand an deiner Tür klopfen. Jemand wird dir das vereinbarte Zeichen geben. Wenn sie dich gefoltert haben, wenn sie dich aus deinem Haus hinausprügeln, wenn du nur noch den Schatten deiner Henker und dein Blut vor Augen hast, zweifle nicht daran. Die Nachricht ist nahe. Jemand wird dir frisches Wasser zu trinken geben. Jemand wird dein Blut und deine Fahne aufnehmen. Wenn deine Träume dir am fernsten erscheinen, unerreichbar, achte auf den Wind und höre sie in seinem ewigen Brausen kommen. Ich glaube, dass ich mich an einem Ort der Fragen ohne Antwort befinde. Einem Ort der Ratlosigkeit, den ich einen unmöglichen Ort nennen würde. Ich habe sehr viele Jahre verbracht, ohne auch nur eine einzige Zeile zu schreiben. Insgesamt 15 Jahre. Von 1972, als man mir die erste Fassung meines Romans Los Iniciales de la Tierra, die Initialen der Erde, verbot, bis 1987, als ich das Buch endlich veröffentlichen durfte. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, mich zu einer selbstkritischen Haltung durchzuringen und mich in dieser Situation der Ratlosigkeit an diesem unmöglichen Ort einzurichten. Inzwischen habe ich zu mir gefunden und habe eine Welt von Büchern in mir, die ich schreiben will. Literalmente un mondo. So definierte der Schriftsteller Jesús Díaz seinen literarischen Standpunkt Ende der 1980er Jahre. Und er schrieb danach zahlreiche Erzählungen, Essays und Romane. Darin arbeitete er ein Leben auf, das er ein Vierteljahrhundert lang der kubanischen Revolution gewidmet hatte. Mit der ihm eigenen Kompromisslosigkeit hatte er sich eingesetzt, in der Miliz und auf dem Zuckerrohrfeld, als Fabrikdirektor und Parteimitglied, als Zeitschriftenredakteur und Filmemacher. Manche Fehler dieser Revolution hatte er mitzuverantworten, aber dazu stand er auch, im Gegensatz zu anderen intellektuellen Aushängeschildern Kubas. In Die Initialen der Erde rekapituliert der Erzähler Carlos Pérez sein 30-jähriges Leben, das in manchem der Biografie des Autors gleicht. Pérez soll Rechenschaft ablegen, denn er will in die Partei aufgenommen werden. Und die will wissen, ob er ein vorbildlicher Arbeiter ist oder nicht. Ich müsste eingestehen, dass ich mich trotz allem viele Jahre weiterhin so sehr als revolutionär empfand, dass ich das Schweigen akzeptierte. Zuerst als Notwendigkeit, dann als geringeres Übel und schließlich als unerträglichen Zwang, gegen den ich mich aus Angst nicht auflehnte. Angst wovor? Wird Max mit Recht fragen. Wovor? Frage ich mich jetzt. Dass man mich aus dem öffentlichen Leben verbannen und als eine Art Unperson abstempeln würde? Ja, natürlich. Aber auch davor, von meinen eigenen Freunden des Verrats bezichtigt zu werden. Von denselben, die im privaten Kreis mit mir einer Meinung waren und die sich dann gezwungen sehen, mich zu beschuldigen, sobald meine künstlerischen Obsessionen oder politischen Ansichten bekannt würden, so wie ich in der Vergangenheit andere beschuldigt hatte. Schweigen aus Angst angesichts der eigenen Lebenslüge und einer ungewissen Zukunft. Dieses Dilemma vieler kubanischer Intellektueller thematisierte Jesús Díaz in seinem zunächst verbotenen Roman »Die Initialen der Erde«. Darin zerstörte er auch den bis dahin unumstößlichen Mythos vom revolutionären Helden. Ein heretischer Akt für die Betonköpfe der Kulturpolitik. Zugleich durchleuchtete er selbstkritisch als erster Autor den inneren Mechanismus des Systems aus persönlicher Erfahrung und untersuchte seine eigene Rolle. Es war ein steiniger Weg, bis sich Jesús Díaz zu dieser Position durchgerungen hatte. 1941 wurde er als Sohn einer Arbeiterfamilie in einem einfachen Viertel Havannas geboren. Dennoch gelang es seinen Eltern, ihm eine gute Schulbildung zu verschaffen. Ende der 1950er Jahre politisierte ihn der Kampf gegen die Diktatur Batista. Damals begann ich als Oberschüler für die Opposition zu kämpfen und trat dann der Miliz aus zwei Motiven bei, einem antiimperialistischen und einem antirassistischen Motiv. Für uns Kubaner war klar, dass die USA Spanien als Kolonialmacht abgelöst haben und dass unser Land unter Batista niemals unabhängig werden würde. Das zweite Motiv war ein ethnisches. Viele Schwarze waren meine Freunde und die hatten ein starkes antirassistisches Bewusstsein. Ich als Weißer besaß Zugang zu einigen bürgerlichen Clubs, in die Schwarzen nie eintreten durften. Diese beiden Faktoren, der Antiimperialismus und der Wunsch nach Rassengleichheit sowie die Utopie einer glücklichen Gesellschaft, haben mich Ende 1959 veranlasst, in die Miliz und für die Revolution einzutreten. Zwei Jahre hat Jesús Díaz in der Miliz gekämpft, unter anderem gegen konterrevolutionäre Banden. Ganz ähnlich wie Raúl Rivero. Doch anders als dieser hat er auch Schwerstarbeit als Machetero beim Zuckerrohrschlagen geleistet und war für einige Monate Verwalter der größten Zuckerfabrik mit dem Namen America Latina. Nachdem er mit ersten Erzählungen als Schriftsteller auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurde ihm die Verantwortung für die Kulturseiten von Juventud Rebelde übertragen, der Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes. Ihre Auflage von 200.000 Exemplaren garantierte große Verbreitung. Sie wollte Jesús Díaz 1966 nutzen, um das Feuilleton zur damals einflussreichsten Kulturbeilage umzugestalten, dem legendären Caimán Barbudo. Er sollte eine Plattform umfassender Diskussionen werden. Der Konflikt war jedoch von Anfang an programmiert. Nosotros estábamos haciendo una revista, un suplemento, que no era el que la juventud comunista quería. Wir haben eine Beilage gemacht, die dem Kommunistischen Jugendverband nicht gefiel, die nicht seiner Linie entsprach. Der Rechtfertigung der UMAPs, der Arbeitslager, des sozialistischen Realismus, des politischen Dogmatismus. Die Divergenz zwischen den beiden Auffassungen schwelte 1,5 Jahre vor sich hin, bis wir eine Umfrage starteten über den neuen Roman von Lisandro Otero, La Passion de Urbino, eines offiziell hochgeschätzten Schriftstellers, und Eberto Padilla einen brutalen Verriss schrieb, den wir genauso veröffentlichten wie die folgenden Attacken gegen ihn und seine Antwort. Wenig später haben sie die gesamte Redaktion des Caimán Barbudo entlassen. Der Fall Padilla begann. Am Anfang dieser langen Nacht wurde ausführlich darüber berichtet. Jesús Díaz glaubte jedoch Ende der 1960er Jahre nach wie vor, dass sich in Kuba der Dogmatismus noch längst nicht durchgesetzt hatte, sondern dass die ideologischen Auseinandersetzungen notwendigerweise zu Verwerfungen und Widersprüchen führten, die überwunden werden mussten, am besten durch Diskussion. Er gründete im philosophischen Fachbereich der Universität, wo er studiert hatte, zusammen mit Gleichgesinnten die Zeitschrift Pensamiento Crítico, kritisches Denken. Es decir, asumir y hacer viva una tradición del marxismo como pensamiento crítico. Wir wollten in der Zeitschrift eine Tradition des Marxismus als permanente kritische Reflexion der Gesellschaft wiederbeleben. Und zugleich sollte sie den geistigen Aufbruch vermitteln, der damals, 1968, in großen Teilen der Welt herrschte. Wir glaubten wirklich, dass dieser weit verbreitete Geist der kritischen Reflexion in der Kultur eine neue Weltordnung ankündigte. Doch ab 1971 war kritisches Denken nicht mehr gefragt. Im sogenannten Quinquenio Gris, der düstersten Zeit stalinistischer Verfolgung, wurde der philosophische Fachbereich der Universität geschlossen und das Institutsgebäude dem Erdboden gleichgemacht. Der letzte Hort freien Denkens wurde radikal eliminiert. Jesús Díaz war arbeitslos. Alfredo Guevara, damals Präsident des kubanischen Filminstituts ICAIC, nahm ihn auf wie manch anderen, der in Schwierigkeiten geraten war. Er konnte es sich leisten, denn er gehörte als angesehener Intellektueller zum inneren Machtzirkel Fidel Castros. Immerhin fand er im IKI genügend Raum, um sich in Drehbüchern für seine Kollegen und in wenigen eigenen Dokumentar- und Spielfilmen mit gesellschaftlichen Themen kritisch auseinanderzusetzen. 1987 wurde sogar die neue Fassung seines umstrittenen Romans »Die Initialen der Erde« in Kuba veröffentlicht. Jesús Díaz sah jedoch allmählich ein, dass die Revolution, die Utopie seiner frühen Jahre, in einem erstarrten dogmatischen Staatsgefüge verkümmert war. Die Hoffnung, die mit der Öffnung der Sowjetunion durch Perestroika und Glasnost ab 1986 auch in Kuba keimte, erfasste anfangs auch ihn. Er musste jedoch sehr bald erkennen, dass die nur an ihren Privilegien interessierte Parteielite sich vor jeglicher Veränderung fürchtete. Zumal die neue sowjetische Regierung die für sie sehr teure Daueralimentierung Kubas kappte und 1991 erneut eine dramatische Versorgungslage einsetzte. Die Periodo Especial en Tiempos de Paz, die Sonderperiode in Friedenszeiten, wie sie euphemistisch genannt wurde. Das Regime hatte es in 30 Jahren nicht geschafft, wenigstens die landwirtschaftliche Produktion in dem fruchtbaren Land so weit zu entwickeln, dass die Bevölkerung ausreichend versorgt werden konnte. In dieser Situation erhielt Jesus Diaz eine Einladung des Berliner Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Im Frühjahr 1991 kam er mit seiner Familie in die Hauptstadt. Berlin hat mein Leben entscheidend verändert. Ich habe hier den Entschluss gefasst, nicht zurückzukehren, zumal mich der kubanische Kulturminister inzwischen verunglimpft und bedroht hatte. Mein Leben ist nach Kuba mit Deutschland und vor allem mit Berlin verbunden. Hier habe ich den Roman La piel y la máscara, die Haut und die Maske, verfasst und eine Antwort auf eine der größten offenen Fragen meines Lebens bekommen. Kann ich außerhalb Kubas schreiben? Die Entscheidung, der kubanischen Revolution den Rücken zu kehren und im Exil zu leben, stand für ihn von Anfang an fest. Die Einladung des Berliner Künstlerprogramms erleichterte sie. Den endgültigen Bruch vollzog der Autor in einem Vortrag auf einem Symposium in Zürich, den die linke Schweizer Wochenzeitung WOZ am 14. Februar 1992 veröffentlichte. Sein Titel: Die Schlangenringe. Darin hieß es: Es ist mir unmöglich, in allen Einzelheiten die dramatischen Verhältnisse im Alltagsleben des heutigen Kuba zu beschreiben. Hier mag der Hinweis genügen, dass als Folge der nordamerikanischen Blockade und des Untergangs der Sowjetunion, aber auch der vielfältigen und ungeheuren politisch-ökonomischen Fehler der kubanischen Führung, inzwischen sogar die zum Wahrzeichen gewordenen Errungenschaften der Revolution gefährdet sind. Keine 4 Wochen später folgte am 10. März 1992 die Antwort aus Havanna an Jesus Diaz, Europa, in Form eines offenen Briefes von Kulturminister Armando Art Davalos. Ein Auszug: Dein Verbrechen ist schlimmer als das der unwissenden Barbaren, die vor Wochen 4 gefesselte Männer zusammengeschossen haben. Sie verdienten keine Gnade, aber du verdienst sie noch weniger. Du hast, was Ethik, Würde und Anstand betrifft, ein größeres Verbrechen begangen. Die Gesetze sehen für deine Niedertracht die Todesstrafe nicht vor, aber die Moral und die Ethik der kubanischen Kultur werden dich härter strafen. Du hättest deinen Namen unter den größten und nobelsten der Kultur des Landes einreihen können. Aber du gehörst zur Kategorie der Abtrünnigen. Du hast dich für ein Linsengericht verkauft, Jesus. Du solltest dich Judas nennen. Kurz nach dieser beispiellosen Tirade schloss der Schriftstellerverband UNIAC einen der wenigen kubanischen Autoren von internationalem Rang aus seinen regimetreuen Reihen aus. Jesus Diaz hat beides sehr belastet. Er kannte jedoch das Regime und war sich bewusst, dass der Bruch eines Intellektuellen seines Kalibers von den Kulturfunktionären nicht unbeantwortet bleiben würde. Er arbeitete weiter an seiner Kuba-Trilogie und beendete 1992 in Berlin zunächst den 2. Band Las Palabras Perdidas, die verlorenen Worte. Eine Gruppe Jugendlicher will eine Zeitschrift herausgeben, so wie Jesus Diaz es selbst versucht hatte. Das Projekt ist bereits weit gediehen. Es soll ein kritisches Bild der Verhältnisse wiedergeben. Er wollte etwas essen, bevor er sich wieder an seine Gedichte machte. Aber die furchtbar lange Warteschlange vor der Pizzeria, die er unterwegs fand, nahm ihm jede Lust. Und sonst war nichts geöffnet. Süßer Schrecken der Geburt der Stadt, sagte er und schaute zum Prado hinüber, der sich ihm plötzlich in seiner erschütternden Verwahrlosigkeit offenbarte, in seiner verhärmten, welken Schönheit, in der dumpfen Resignation derer, die schwere Wasserkanister vorbeischleppten oder eine endlose Schlange vor einem Laden bildeten, wo es morgen Gott weiß was zu kaufen geben sollte. Was blieb ihm anderes übrig, als sich ins Schreiben zu stürzen, fragte er sich und fuhr zusammen, weil er plötzlich die Gewissheit hatte, dass die Stadt nicht krank, sondern tödlich verwundet war. Yo pienso que las palabras perdidas tratan problemas profundos. Die verlorenen Worte behandeln profunde Probleme der literarischen Kreativität, der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und der Beziehung zwischen Literatur und Politik und werfen Fragen auf, die über unsere Grenze und über die Handlung hinausreichen. 1996 veröffentlichte Jesús Díaz La piel y la máscara, die Haut und die Maske. Im Mittelpunkt stehen die Dreharbeiten zu einem Spielfilm, in den die privaten Leidenschaften und politischen Konflikte der Mitwirkenden aufbrechen. Für eine Friedhofsszene hat sich der Regisseur etwas Besonderes ausgedacht. Eine Gruppe von Blinden soll in einem Trauerzug vorüberziehen. Vielleicht konnten die Blinden durch die Haut sehen. Und außerdem hatten sie oft schaurige und zugleich liebenswerte Stimmen. Beim Gehen schlugen sie mit ihren Stöcken auf den Asphalt wie frenetisch pickende Vögel. Sie wurden angeführt von einem hochgewachsenen, alten Blinden mit grauem Bart, der sich durch herrisches Schwenken seines Stockes einen Weg bahnte. Die anderen folgten ihm im Gänsemarsch. Auf diese Metapher spitzte Jesús Díaz satirisch seinen Bruch mit der Revolution zu. Eine ungestüm, nach etwas Verwertbarem suchende Masse von Mitläufern, die ein blinder Kommandant auf die rechte Route zwingt. Drei Romane benötigte Jesús Díaz, um den Verlust seiner großen Utopie zu bewältigen. Für jeden Einzelnen wählte er eine eigene Erzählform, vermischte brillant die verschiedensten Genres und erwies sich als ein Autor von höchstem literarischen Rang. 1994 siedelte er nach Madrid um. Das Regime in Havanna hatte ihn inzwischen ausgebürgert. Zurück in seinem vertrauten spanischen Sprachraum gründete er eine neue Zeitschrift, Encuentro de la Cultura Cubana, Treffpunkt der kubanischen Kultur. Jesús Díaz blieben noch knapp 10 Jahre Zeit, um diese Zeitschrift, nach dem Vorbild von Pensamiento Crítico, zu einem einzigartigen Diskussionsforum zu entwickeln. 24 Nummern konnte er herausgeben. Dann starb er am 2. Mai 2002. Sein Werk wurde bis zur Nummer 50 fortgesetzt. 2 Jahre vor seinem Tod skizzierte er seine Perspektive von der Zukunft des kubanischen Regimes. Es la de un gobierno totalitario que no va a hacer ningún tipo de concesión que ponga mínimamente en peligro. Dies ist eine autoritäre Regierung, die keinerlei Konzession machen wird, die ihre absolute Kontrolle über die Gesellschaft in Gefahr bringt. Das ist heute genauso wie vor 10 Jahren. Und das wird so lange bleiben, wie Fidel Castro an der Macht ist. Denn sie ist sein einziges Ziel. Er denkt nicht daran, die Lebensverhältnisse für die Menschen zu verbessern. Wenn Castro nicht mehr da ist, wird sich alles verändern. In welche Richtung? Das weiß ich nicht. Denn niemand außer ihm kann die Kontrolle derart ausüben. In diesem Punkt täuschte sich Jesús Díaz. Denn als Fidel Castro 2008 nach einer schweren Erkrankung von all seinen Ämtern zurücktrat, übernahm sein Bruder Raúl die Macht. Fidel Castro starb 2016 mit 90 Jahren. Während der 10-jährigen Regierungszeit von Raúl Castro kam es zwar zu einer Annäherung an die USA, zum Besuch von Präsident Barack Obama in Kuba und zu einer kurzen Phase der innenpolitischen und ökonomischen Entspannung. Sie endete jedoch 2018, als auch der inzwischen 86-jährige Raúl Castro zurücktrat, der Apparatschik Miguel Díaz-Canel an die Macht kam und sie mit einer Fülle repressiver Gesetze abzusichern versuchte. Idealismus, Materialismus, Kapitalismus, Kommunismus. Alles derselbe Ismus. Idealismo, materialismo, cuántos sismos, cuántos abismos, el capitalismo, el comunismo, quieren separarnos y al final somos lo mismo. singe für eine Welt ohne Grenzen. Für Menschen, die frei geboren sind. Menschen einer Erde, ohne Visum und Pass. Einer Erde der Gleichen. Utilizaron mucho la cultura al principio de la revolución para establecer un imaginario político, emocional, digamos las bandas sonoras. Am Anfang der Revolution hat die Regierung die Kultur dazu benutzt, um eine Vorstellungswelt von dieser Revolution zu schaffen. Und zwar mit allen Mitteln. Politisch, emotional, musikalisch, literarisch, filmisch. Und es ist ihr auch wirklich gelungen, affektive Bilder zu gestalten, beziehungsweise Gefühle zu manipulieren. Bis heute glaubt sie, dass Kultur im Dienst der Revolution zu stehen habe. Aber wir Kulturschaffenden lassen unseren Ideenreichtum nicht einzwingen. Auch sind wir viel besser in der Lage, unsere Ideen selbst zu realisieren. Und vor denen haben sie inzwischen geradezu panische Angst. Die Performance-Künstlerin Tanja Bruguera im Februar 2024, kurz vor ihrem Auftritt im Hamburger Bahnhof in Berlin. Sie hat das Regime immer wieder mit ihren Interventionen im öffentlichen Raum herausgefordert, seit sie erkannt hat, dass sie sich angesichts der Unfreiheit und des Dogmatismus in Kuba nicht in den keimfreien Raum eines Museums zurückziehen darf, ihn zumindest umfunktionieren muss. Sie hat Begriffe wie Arte Util, nützliche Kunst, oder auch Arte de Conducta, Kunst als Haltung, geprägt und vor allem Arte Vismo, indem sie Kunst und Aktivismus verbindet. Die 1968 in Havanna geborene Tanja Bruguera hat ursprünglich bildende Kunst studiert und war danach bis Mitte der 1990er Jahre als Dozentin für Malerei an der Kunstakademie in Havanna tätig. Danach hat sie sich jedoch der Performance zugewandt. Yo soy uno de los ejemplos de que en Cuba el mismo gobierno te convierte en político. Ich bin ein Beispiel dafür, dass die kubanische Regierung durch ihr Verhalten jemanden politisieren kann. Ursprünglich hatte ich überhaupt keine politische Absicht, als ich Themen wie die große Immigrationswelle 1989-90 behandelte, bei der viele Freunde das Land verließen. Das hat mich besonders emotional ergriffen. Aber ich sollte darüber nicht reden. Man versuchte sogar, mich zum Schweigen zu bringen. Solche Vorfälle haben mich politisiert. 2009 kam es zum Bruch. Tanja Bruguera hatte während der Biennale von Havanna in ihrer Performance ein Hauch Tatlin, ein Mikrofon aufgestellt, damit Besucherinnen und Besucher eine Minute lang ihre politische Meinung öffentlich sagten. Das Regime tolerierte so viel freie Rede nicht und verhängte ein Auftrittsverbot in allen staatlichen Institutionen. Ich glaube, 2009 hat das Verhältnis zwischen den Institutionen und mir ein Limit erreicht. Immer wieder haben sie mich zensiert, mit Verboten belegt. Als sie mir nun die Tür zuschlugen, entschied ich, mich wegzugehen. Ich wollte endlich machen, was ich wollte. Sie war längst eine international gefragte Künstlerin und zeigte in den folgenden Jahren ihre Performances in vielen berühmten Museen in New York, London, Paris oder auf der Documenta in Kassel. 2014 kehrte sie nach Kuba zurück. Denn durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Washington und Havanna hatte sich auch die innen- und wirtschaftspolitische Situation etwas entspannt. Doch zunächst wollte sie erstmal ausloten, was für künstlerische Möglichkeiten die neue Situation bot. Also rief sie zu einer Aktion am 30. Dezember 2014 auf der Plaza de la Revolución auf, dem geradezu heiligen Ort der Massenspektakel von Fidel Castro. Dort sollten Mikrofone und Lautsprecher aufgestellt werden, in die die Bevölkerung frei ihre Meinung sagen sollte. A las 5 de la mañana tocaron a la puerta de mi casa. Um 5 Uhr früh erschien die Staatssicherheit vor meiner Wohnung. Das Telefon war bereits abgeschaltet worden. Doch ich ging erst am Mittag vor die Tür, weil ich befürchtete, dass sonst die Leute auf der Plaza zusammengeschlagen werden könnten. Ich wollte versuchen, die Situation zu entspannen, indem ich mich der Stasi auslieferte. Die hat mich dann für 25 oder 26 Stunden inhaftiert und ständig verhört. Auch wurde dennoch eine Reihe bekannter Künstler und Intellektueller auf der Plaza verhaftet. Von größeren Turbulenzen haben sie jedoch abgesehen, denn damals legte die Regierung wieder großen Wert auf ihr internationales Renommee. Davon ließ sich Tanja Bruguera nicht auf Dauer beeindrucken und wurde mit immer neuen Aktionen zu einer Vorkämpferin des kulturellen Widerstands. Alt-Havanna, Tejadillo-Straße im Jahr 2015. In einem Zimmer ihrer Parterre-Wohnung sitzt sie in einem Schaukelstuhl und liest mit ruhiger Stimme ein Kapitel aus Hannah Arendts Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« vor. Ein Lautsprecher überträgt ihre Lesung auf die schmale Straße. Doch vor dem Haus beginnt eine Brigade von Straßenarbeitern, den Asphalt mit Presslufthämmern aufzustemmen. Die Künstlerin bricht ab und es beginnt ein tagelanges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Arbeitern, die sich auf ihre Order berufen, und Tanja Bruguera, die sich vorgenommen hat, 100 Stunden aus dem Buch vorzutragen. Das Regime verbot der Künstlerin jegliche Auftritte auf der Insel, was ein Berufsverbot bedeutete. Tanja Bruguera gingen jedoch die Gegenmittel nie aus. Sie fing an, ein eigenes Institut aufzubauen. Ihr Begriff von Kunst als soziale Aktion, von ihr Artivismo genannt, sollte Programm werden. Zugleich wollte sie damit ihre Arbeit auf eine breitere Basis stellen und ihr Wissen und gesellschaftliches Engagement an die jüngere Generation von Künstlerinnen und Künstlern weitergeben. Sie startete eine internationale Spendenkampagne und gründete 2015 in Havanna das INSTAR, das Hannah-Arendt-Institut für Artivismus. INSTAR bietet Raum für eine zivilgesellschaftliche Bildung. Hier können Aktivisten ihre Ideen verwirklichen und lernen, wie sie ihre Rechte mit neuen, friedlichen Formen durchsetzen. Wir vergeben auch Stipendien und Preise, unter anderem für die Darstellung von Tabuthemen in der kubanischen Gesellschaft. Und schließlich fördern wir die Suche nach Dokumenten über die Ereignisse der letzten Zeit in Kuba, die in der offiziellen Geschichte verdrängt werden. Jede unabhängige Institution ist den kubanischen Autoritäten ein Dorn im Auge, denn sie befürchten dadurch ihren Einfluss, ihre Kontrolle zu verlieren. Als die Regierung gewahr wurde, was wir machten, begann sie, uns Hindernisse in den Weg zu legen, Mitarbeiterinnen von Projekten und ihre Angehörigen zu bedrohen, über sie sogar Hausarrest zu verhängen oder auf andere Weise zu verhindern, dass sie zu uns gelangten. Als eine Lehrerin uns mit ihrer Klasse besuchte, hat andern Tags die Schulleiterin sämtliche Eltern angerufen und das Institut und besonders mich diffamiert. Anfangs war die Arbeit sehr schwierig, aber durch das Internet erzielen wir inzwischen sehr viel mehr Wirkung. Und dort existiert das INSTAR, seit es vor Ort in Kuba keine Aktivitäten mehr durchführen kann. Das Institut vergibt weiterhin Preise und Stipendien und führt vor allem alljährlich in diversen Städten Europas und Lateinamerikas Festivals des unabhängigen kubanischen Films durch. Auf der Documenta 2022, zu der Tanja Bruguera eingeladen war, stellte sie es der Weltöffentlichkeit vor. Bevor sie jedoch nach Kassel fliegen konnte, machte sie noch einen Deal mit der Regierung. Diese wollte sie längst abschieben, aber sie hatte Reisen gemieden, denn sie wusste, dass es eine Rückkehr nicht geben würde. Sie hatten mich wieder einmal unter Hausarrest gesetzt. Ich war ohne Internet, konnte meine Situation niemandem mitteilen, durfte noch nicht einmal Einkäufe machen. Ich war völlig isoliert. Niemand hörte mich. Aber ich besaß eine Einladung an die Universität Harvard und zur Documenta. Deshalb sagte ich dem zuständigen Funktionär, wenn ihr mich loswerden wollt, dann habt ihr jetzt Gelegenheit dazu. Aber ich gehe unter einer Bedingung. Ihr lasst die Personen auf der Liste, die ich euch gebe, frei. Darauf ging die Regierung tatsächlich ein. Sie haben einige von ihnen, aber nicht alle, freigelassen. Dennoch hat sich der Deal gelohnt. Es geschieht ja nur selten in der Geschichte Kubas, dass es einem Aktivisten gelingt, andere Aktivisten freizubekommen. Die 15. Documenta wurde 2022 zum großen Auftritt der unabhängigen kubanischen Kunst und Kultur. Deshalb verzichtete Tania Bruguera selbst auf ein eigenes Werk. Stattdessen präsentierte sie 100 Tage lang 10 umfangreiche Kulturprogramme mit Ausstellungen, Wandbildern, Performances, Theateraufführungen, multimedialen Kulturprojekten, Lesungen und Buchpräsentationen, Filmvorführungen zuhauf, jede Menge Diskussionen über den politischen und kulturpolitischen Kontext sowie Konzerte. Dabei war der Performer und Liedermacher David De Omni zu erleben, von dem einige Songs in dieser langen Nacht zu hören sind. Ihr nächster Auftritt in Deutschland im Februar 2024 in der historischen Halle des Hamburger Bahnhofs verlief dagegen katastrophal. Sie wollte die 100-stündige, pausenlose Lesung aus Hannah Arendts Standardwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft erneut durchführen. Beim ersten Mal 2015 in Havanna hatte das Regime versucht, sie mit dem Lärm von Presslufthämmern daran zu hindern. In Berlin 2024 störte eine Gruppe von pro-palästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten wiederholt die Lesung durch Schreiaktionen und Beleidigungen der Künstlerin und anderer Teilnehmenden. Dies sei eine zionistische Veranstaltung, und sie seien alle Zionisten. Die Künstlerin wollte eine weitere Eskalation vermeiden und brach daraufhin das gesamte Projekt ab. Trotz dieser deprimierenden Erfahrung war die Leseperformance im Hamburger Bahnhof für Tania Bruguera aus einem anderen, existenziellen Grund wichtig. Cada vez que yo hago una exposición a un museo importante. Jede Ausstellung, die ich in einem wichtigen Museum mache, ist eine Lebensversicherung. Denn ich werde das Gefühl nicht los, dass ich auf die eine oder andere Weise enden könnte. Manchmal akzeptiere ich eine Einladung nur wegen dieser Überlebensstrategie. Denn ich fühle ständig, dass eine Art Messer über meinem Kopf schwebt. Und auch deshalb mache ich so viele Dinge, die mich schützen. Wenn in den deutschen Medien ausführlich über die Lesung im Hamburger Bahnhof berichtet wird, dann bedeutet das eine weitere Lebensgarantie. Tania Brugueras Widerstand ist beispielhaft für die Haltung der kulturellen Dissidenz und überhaupt des oppositionellen Teils der kubanischen Bevölkerung. Sie hat mit ihrem fortgesetzten Aufbegehren dem Machtsystem immer wieder Grenzen gezeigt, es nicht schicksalsergeben hingenommen. Deshalb kann sie auf die Frage, woher sie denn ihren Mut nimmt, antworten. Was für ein Mut soll das sein? Ich empfinde keinen. Mich ärgert einfach die Überheblichkeit des Machtapparats. Normalerweise setzt man sich bei einem Konflikt mit einem Werk oder einer Ausstellung zusammen und redet miteinander. Aber mit denen kann man nicht reden. Die pflegen stattdessen zu verordnen. Dagegen muss man sich doch wehren. Wer eine Mutter erlebt, die ihren Sohn, der irgendwas Kritisches im Internet geschrieben hat und verhaftet wurde, im Gefängnis nicht besuchen darf, der kann das doch nicht einfach hinnehmen. Die Ungerechtigkeit ist so groß, dass wir die Augen nicht mehr verschließen können. Denn viele kennen heute in Kuba Personen, denen Ähnliches geschehen ist. Die Angst vor dem massiv ausgebauten Repressionsapparat hat in den letzten Jahren abgenommen. All jene, die nicht ins Exil geflohen sind und protestieren, beharren auf ihrem Grundrecht der Freiheit, selbst wenn sie darunter leiden müssen. Noch erweckt das Regime den Anschein, fest im Sattel zu sitzen. Denn es wird ökonomisch und politisch von den Diktaturen in Russland, China und Venezuela unterstützt. Und ist in Lateinamerika das repressivste aller Länder. Mehr Polizei, noch mehr leere Apotheken und Krankenhäuser geschlossen. Sprüche aller Orten und dann das scheinheilige Grinsen des obersten Lügners, der meine Insel in den Dreck versenkte. Ich mache nicht mit in eurem Spiel der Lüge. Mi mirada sobre la realidad cubana no es complaciente. Mein Blick auf die kubanische Wirklichkeit gefällt den Kulturbürokraten und gewissen Politikern nicht. Ich habe zwar den Nationalpreis für Literatur, die höchste literarische Auszeichnung, erhalten und 8-mal den Kritikerpreis für das beste Buch des Jahres, öfter als jeder andere, aber meine Bücher sind in Kuba kaum zu kaufen. Viele kennen sie, denn sie werden weitergereicht oder als PDF über USB-Sticks und Smartphones verbreitet. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal im Fernsehen aufgetreten bin. In keinem offiziellen Periodikum werde ich zitiert. Ich bin quasi unsichtbar. Leonardo Padura ist der bekannteste Unsichtbare Kubas und der erfolgreichste noch dazu. In rund 3 Jahrzehnten hat er 13 Romane verfasst, die in 31 Sprachen übersetzt wurden. Allein seine deutsche Auflage beträgt 283.000 verkaufte Exemplare. Die weltweite Verbreitung geht in die Millionen. Viele seiner Romane sind verfilmt worden. Aus seinem Havanna-Quartett wurde 2016 sogar eine Netflix-Serie. Zahllos sind auch die internationalen Auszeichnungen, die er als Krimi-Autor erhalten hat. Mehrfach standen seine Bücher unter den 10 Besten der Welt-Krimiliste. Besonders bemerkenswert findet er, dass er 1996 als erster Kubaner von der Regierung als unabhängiger Schriftsteller anerkannt wurde. Als bizarren Höhepunkt der öffentlichen Missachtung hat er dagegen gut 20 Jahre später folgendes Ereignis ausgemacht. In der Feria del Libro de La Habana. Auf der Buchmesse in Havanna war nur ein einziges Buch von mir ausgestellt, und zwar in Blindenschrift. Sie waren sozusagen an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit angekommen. Ich war nur noch Material für Blinde. Ich zahle diesen Preis jedoch mit großer Gelassenheit, denn das Wichtigste ist für mich, in Kuba zu sein und zu schreiben. Was ist das für ein Mensch, der sich eine derartige Unabhängigkeit leisten kann, für seine ungewöhnlich kritischen Romane höchste internationale Anerkennung erreichte, von der kubanischen Regierung jedoch marginalisiert wurde und dennoch darauf besteht, in Kuba zu bleiben? Über seine Herkunft sagt der 1955 Geborene. Pertenecía a una muy pequeña burguesía. Ich stamme aus einer kleinbürgerlichen Familie. Mein Vater hatte einen einfachen Laden und wir lebten in einem eigenen Häuschen. Von meinen Eltern habe ich zweierlei gelernt: bescheiden zu bleiben und brüderlich zu sein. Ich bin in Mantilla, einem einfachen Stadtviertel, wo ich heute noch wohne, unter normalen Menschen aufgewachsen. Zu uns kamen Leute aus besser gestellten Schichten und ganz arme Leute. Schwarze, Weiße, Chinesen. Wir lebten das Prinzip der Gleichheit, das in den 1960er Jahren nicht nur bei uns zu Hause praktiziert wurde, sondern in der gesamten kubanischen Gesellschaft. In den 1970er Jahren studierte er dann an der Universität in Havanna lateinamerikanische Literatur. Nach seinem Abschluss begann er als Journalist zu arbeiten, zunächst, wie seine Schriftstellerkollegen in dieser langen Nacht, für den Caiman Barbuda und danach für Juventud Rebelde. 1990 übernahm er die Redaktion von La Gaceta de Cuba, der Zeitschrift des Schriftsteller- und Künstlerverbands UNIAC. Offizielle politische Funktionen hat er nie ausgeübt. In die kommunistische Jugend oder in die Partei ist er nie eingetreten. Denn seine persönliche Unabhängigkeit war ihm wichtiger. Ende der 1980er Jahre kam der passionierte Krimileser Padura auf die Idee, sich an einem Kriminalroman zu versuchen. Er verabscheute jedoch Krimis, die nur einem Selbstzweck dienten, denn er wollte mit dem Genre die kubanische Wirklichkeit erforschen. Deshalb brach er mit der auf der Insel sehr populären Form des Krimis. Dieser systemtreuen Unterhaltungslektüre mit ihren staatstragenden Stories stellte er seine realitätssatten Geschichten entgegen. Kritische Innenansichten eines zerfallenden Regimes. Und mit Mario Conde einen Polizeikommissar, der keinem der gängigen Klischees entsprach. Lo agradable de Mario Conde es que parece una persona. Das Besondere an ihm besteht darin, dass er eine Person wie wir alle ist. Mit all unseren Depressionen, Widersprüchen und unserem Pessimismus. In Kuba funktionierte diese realistische Charakterisierung so gut, dass mich Leute auf der Straße fragten, wie es Mario Conde gehe. Sie betrachteten ihn nicht mehr als literarische Figur, sondern als reale Person, die eben auch schwache Seiten hat und nicht wie ein typischer Polizist auftrumpft. Er ist kein Anti-Held, sondern eher ein Anti-Polizist. Was hast du aus deinem Leben gemacht, Mario Conde? Fragte er sich wie jeden Tag. Und wie jeden Tag hatte er Lust, die Zeitmaschine rückwärts laufen zu lassen. Seine Verletzungen, seine Irrtümer und seine Exzesse, seine Wut und seinen Hass auszulöschen, seine verfehlte Existenz abzulegen und den Punkt zu finden, an dem er wieder ganz von vorn beginnen konnte. Aber hat das überhaupt einen Sinn? Fragte er sich dann, jetzt, da ich sogar eine Glatze bekomme? Dieser Kommissar hält die Handlungsfäden in fast allen Geschichten Paduras in Händen. In seinem Krimi-Debüt »Ein perfektes Leben« trat er 1991 erstmals auf den Plan. 1994 folgte »Handel der Gefühle«. Darin zeigte er, wie die Kriminalität selbst ins Bildungswesen eindringt und dort Vetternwirtschaft und Drogenhandel blühen. »Labyrinth der Masken« von 1997 ist eine Hommage an Virgilio Piñera, Kubas großen Dramatiker, der wie viele andere Künstler wegen seiner Homosexualität verfolgt wurde. Mehr der Illusionen von 1998 handelt erneut vom Opportunismus, von abgehalfterten Funktionären und alteingesessenen Familien, die viel, aber längst nicht alles in einer der Sonderperioden verloren haben. Und von einem Mario Conde, der desillusioniert von seinem Leben und den Verhältnissen dem Polizeidienst quittiert, um sich einer alten Leidenschaft der Literatur zu widmen und einen Roman zu schreiben. Darin kommt er jedoch nicht voran. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, beginnt er, wie so viele, mit alten Büchern zu handeln. Auch Leonardo Padura traf in den 1990er Jahren die existenzielle Not auf der Insel schwer, als in der sogenannten Sonderperiode in Friedenszeiten viele Menschen in ihrem Kampf ums Überleben anfingen, ihr kulturelles Erbe zu verhökern. Es war für meine Frau und mich damals wirklich eine harte Zeit. Es gab keine Lebensmittel, keine Busse, keinen Strom, kein Papier, kein Geld. Es war so schwierig, dass wir einen Moment lang daran dachten, ins Ausland zu gehen. Meine Frau Lucia, sie hat Literaturwissenschaft studiert wie ich, musste das Friseurhandwerk erlernen, um etwas Geld zu verdienen. Ich habe Wein fabriziert aus den kleinen Trauben, die hier wachsen, und habe ihn an die Säufer in meinem Viertel verkauft. Dann hatte ich das Glück, dass ich einige Arbeiten fürs spanische Fernsehen machen konnte. Dafür erhielt ich zwar kein Honorar, jedoch sehr großzügige Aufwandsentschädigungen. Damit konnte ich meinen ersten Computer kaufen und Lebensmittel. Ich begann wie ein Verrückter zu schreiben, was mich wohl vor der Verzweiflung jener Jahre rettete. Hinzu kam, dass sich der berühmte spanische Verlag Tusquets Editores in Barcelona seines Werks annahm und ihn seither vertritt. Leonardo Padura konnte sich Zeit lassen beim Schreiben und wandte sich 2009 in »Der Mann, der Hunde liebte«, einem historischen Thema zu, das ihn schon lange beschäftigte. Trotzki und dem Trotzkismus. Trotzki y todo lo que había ocurrido en ese mundo era totalmente desconocido para nosotros. Trotzki und alles, was in jener Zeit passiert war, kannten wir in Kuba überhaupt nicht. Es war ein Tabu. Deshalb hatte er schon lange wie ein Magnet auf mich gewirkt. Ich wollte unbedingt wissen, was mit ihm geschehen war. Als ich endlich Gelegenheit hatte, das Trotzki-Haus in Mexiko-Stadt zu besuchen, war ich zutiefst schockiert. Ich konnte sehr gut nachempfinden, wie die Angst einen Menschen ständig bedrängt und eine Idee derart pervertiert, dass sie zum Mord führt. Den Verrat an der Utopie des Sozialismus geht es Leonardo Padura. Auch er hat einmal an das große Projekt der kubanischen Revolution geglaubt und musste erleben, wie es in einem autoritären Regime verkümmerte. Mit großem erzählerischen Atem beschreibt der Autor am Beispiel des Verrats an Trotzki die Geschichte des Stalinismus, dessen Methoden später in Kuba den Traum einer ganzen Generation zerstörten. In den 2010er Jahren kehrte Leonardo Padura wieder zu den aktuellen kubanischen Verhältnissen zurück und resümierte 2018: Die Wirklichkeit hat sich verfinstert. Es gibt keine angemessenen wirtschaftlichen Lösungen für die herrschende Krise. Nur nette Reden der Politiker und Aufrufe durchzuhalten. Und es gibt neue, beklagenswerte Erscheinungen. Die Machenschaften im Kunsthandel, die wachsenden Armenviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt. In dem Conde-Roman »Die Durchlässigkeit der Zeit« von 2018 stellt er ausführlich das Elend der Massen dar. Kein anderer auf der Insel lebende Autor hatte es bis dahin gewagt, den fortgesetzten Niedergang der Insel derart realistisch zu veranschaulichen. Nach kaum 100 Metern auf der früher einmal asphaltierten Straße waren Conde und seine Freunde in eine andere Dimension von Zeit und Raum gelangt, in die Welt der Unsichtbaren. Das Gewirr der Gassen aus gestampfter Erde wurde immer enger und verwinkelter. Auf beiden Seiten der Wege standen zwischen aufgetürmten Erd- und Schutthügeln Behausungen in allen Formen, die umso verfallener waren, je weiter sich die Männer in einem der vielen holprigen Seitenwege verloren. Die Hütten waren aus Steinblöcken oder Ziegelsteinen oder wurmstichigem Holz zusammengezimmert. Andere aus kaputten Zinkblechen oder sogar Pappkartons. Manche waren gegen Regen und Sonne mit nichts als wasserdichtem Papier, geteertem Stoff oder Plastikplanen gedeckt und prekär mit Steinen oder Eisenstangen besperrt. Die Gesetze des Städtebaus, der Architektur und auch der Schwerkraft schienen unbekannt in dieser chaotischen Ansammlung von Elendshütten, die einem den Atem nahm. In seinem jüngsten Kriminalroman »Anständige Leute« griff er 2022 ein weiteres Thema auf, das bisher keine literarische Rolle gespielt hat, das nie gründlich aufgearbeitet wurde. Die Kulturpolitik im Quinquenio Gris. Ein Spitzenfunktionär, ehemals ein gefürchteter Zensor, wird in seinem Luxusapartment ermordet und seine Leiche grausam verstümmelt. Hier lässt sich an Luis Pavón denken, den schlimmsten der Scharfmacher in diesem finsteren Jahr 5, aber auch an manch andere. Im Roman stellt diesen Typus der ermordete Funktionär Reinaldo Quevedo dar. In den düsteren 70er Jahren verkörperte Quevedo für die Künstlerkreise des Landes das Böse schlechthin. Man hatte ihn zum Anführer einer mit der Verfolgung, Schikanierung und Ausgrenzung von kubanischen Schriftstellern und Künstlern beauftragten Gruppe bestimmt, die jahrelang ungehindert ihr Unwesen trieb. Das war der Bluthund, den die, die im Land das Sagen hatten, zur Aufrechterhaltung der ideologischen Reinheit auf die Bewohner der kubanischen Republik der Künste angesetzt hatten. Der Mord geschieht allerdings im Havanna von 2016, als Kuba den historisch bedeutsamen Besuch Obamas erwartete und die legendären Rolling Stones hier zum ersten Mal auftraten. Inmitten der Aufbruchstimmung soll Mario Conde diesen Fall aufklären. Dabei erinnert er sich an einen anderen, legendären Mordfall im Rotlichtmilieu des Jahres 1909. Padura verwebt beide Handlungsstränge und zieht deprimierende Parallelen zwischen dem Kuba von gestern und dem von heute. Seither hat der Autor seine Haltung gegen die Regierungspolitik verschärft. Eines der zentralen Ereignisse der letzten Jahre dürfte dazu beigetragen haben. Die ersten großen Massenproteste seit vielen Jahren am 11. Juli 2021 in weiten Teilen der Insel. Er hielt sie für einen Schrei der Verzweiflung, der nicht mit Repression beantwortet werden kann, sondern mit gezielten Maßnahmen. Und in einem seiner Interviews in diesem Jahr, das die spanische Nachrichtenagentur EFE verbreitete, klagte er, dass zu den dramatischen Problemen der Wasser- und Stromversorgung sowie der Lebensmittelknappheit eine brutale Inflation hinzukomme und nicht einmal mehr die Müllabfuhr funktioniert. Kuba erlebt die schlimmste Krise seiner Geschichte. Wer kann, der geht. Denn der Grad an Verzweiflung, an Hoffnungslosigkeit ist enorm. Wir beide, mein Kommissar Conde und ich, sind in die Jahre gekommen. Doch einen derartigen Prozess der Auszehrung der kubanischen Realität hat es noch nie gegeben. Der Rechtsstaat soll kommen. Ein Staat für das ganze Volk. Mit ideologischer Vielfalt. Und einer Wirtschaft, in der sich die Fantasie frei entfalten kann. Überhaupt ein Höchstmaß an Freiheit. Ein pluralistischer Staat für das ganze Volk. Mientras no cambie esa política de reprimir al que se manifieste. Wenn sich die repressive Politik gegen friedliche Protestaktionen nicht ändert, wenn kein Freiraum für den Dialog existiert, die Zensur nicht abgeschafft wird, dann hat unsere Gesellschaft keine Zukunft. Außerdem muss die Politik der Ausgrenzung beendet werden, denn wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir wollen eine Nation haben, die alle umfasst und niemanden ausschließt. Fernando Pérez ist heute der bedeutendste Filmregisseur Kubas und eine Leitfigur des kulturellen Widerstands. Ganz ähnlich wie Leonardo Padura kann er sich trotz aller Widrigkeiten nicht vorstellen, außerhalb der Insel zu leben. Denn er will eine kritische Chronik der Gegenwart in seinen Filmen zeigen. Yo trato de llevar una vida cotidiana como cualquier común mortal. Ich versuche ein Leben zu führen, das sich nicht von dem der Mehrheit der einfachen Kubaner unterscheidet. Das hilft mir sehr dabei, die kubanische Wirklichkeit aus meinem persönlichen Blickwinkel darzustellen. Und ich tue alles, damit meine Sichtweise mit dieser Realität verbunden bleibt. Pienso yo más representativa. Der 1944 in Havanna geborene Fernando Pérez absolvierte eine ganz normale Laufbahn am staatlichen Filminstitut ICAIC, wo er bereits während seines Sprach- und Literaturstudiums als Produktionsassistent und Übersetzer tätig war. Seit 1974 drehte er Dokumentarfilme und Wochenschauen. 1987 den ersten Spielfilm Clandestinos, Gefährliches Leben. Und etwas später Hello Hemingway. Mis dos primeras películas están ubicadas en los años 50 antes del triunfo de la revolución. Meine beiden ersten Filme spielen in den 1950er Jahren, vor dem Sieg der Revolution. Das war die Zeit meiner Jugend und die wollte ich erforschen. In Clandestinos beschreibe ich den Kampf gegen die Batista-Diktatur und in Hello Hemingway den Alltag derer, die nicht daran teilnahmen. Doch dann veränderte die sogenannte Sonderperiode in Friedenszeiten der 1990er Jahre auch sein Leben. Und er wollte nicht länger zurück oder in fremde Länder blicken, wie in einigen seiner Dokumentarfilme. Er sah sich gezwungen, sich auch als Regisseur den existenziellen Problemen zu stellen. Es entstand Madagaskar. Madagaskar para mí fue una película muy importante. Das war für mich ein sehr wichtiger Film, den ich 1993 drehte, im Jahr der Option Null. Damals glaubten alle, das Land würde zusammenbrechen. Und es brach auch fast zusammen. Es war mein erster Film über die Gegenwartsrealität. Dabei wollte ich ausprobieren, in welcher Form ich die Widersprüche und Probleme dieser Wirklichkeit würde ausdrücken können. Und ich habe eine Sprache voller Metaphern und Symbole gewählt. Denn Fernando Pérez wollte die Situation nicht einfach abbilden. Er erfasste den Stillstand eines heruntergekommenen Landes durch Massenszenen in Slow Motion, durch unsinnige Tätigkeiten in einer Krankenstation, durch den familiären Konflikt zwischen einer Frau, die es bis zur Physikerin geschafft hat, und ihrer Tochter, die sich der Schule und dem Leben verweigert und wie ihre Freunde nur von dem fernen Madagaskar träumt, von einer anderen Wirklichkeit. Die Lebenssituation der Menschen in Kuba ist seit den 90er Jahren im Wesentlichen gleich geblieben, findet Fernando Pérez. Er sieht jedoch einen wichtigen Unterschied. Die wirtschaftlichen und politischen Krisen haben das Wertesystem verändert und eine Gesellschaftskrise hervorgerufen. Alles dreht sich für die meisten Menschen nur noch ums Überleben. Und wenn das geschieht, relativieren sich die Werte. Hinzu kommt der tiefe Spalt in vielen Familien, den der massenhafte Exodus bewirkt hat. Allein in den letzten 3 Jahren hat mehr als 1 Million Menschen Kuba verlassen. Unter ihnen sehr viele jüngere Leute, was besonders dramatisch ist. Fernando Pérez, vielfach international ausgezeichnet und auch mit dem kubanischen Nationalpreis für Kultur gewürdigt, ist seinem Weg eines metaphorischen Kinos selbst in schwieriger Zeit treu geblieben. Nach wie vor glaubt er nur so, die komplexe Realität deuten zu können. In La vida es silbar, das Leben ein Pfeifen von 1998, zeigt er Kinder, denen das Wort Gleichheit eingetrichtert wird. Erwachsene, die ohnmächtig werden, wenn sie von Freiheit hören. Pfeifen als Ausdruck der Lebensfreude, das manchen im Hals stecken bleibt. Mit solchen Metaphern begibt sich der Regisseur auf seine satirische Suche nach der Glückseligkeit in Kuba am Ende des Jahrhunderts, wie es im Film heißt. Diesem entschiedenen Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben. Ganz anders geht er 2003 in Sweet Habana, Havana Street, vor. Er greift auf seine Erfahrungen als Dokumentarist zurück und komponiert aus Beobachtungen, Gesichtern, Gesten, Rhythmen und musikalischen Takten eine visuelle Suite, wie sie in solcher Intensität selten zu sehen ist. Er verzichtet auf Dialoge, vertraut auf die Bilder und Alltagsgeräusche, ganz ähnlich wie Walter Ruttmann in seinem Meisterwerk von 1927, Berlin, Sinfonie einer Großstadt. In der fortgesetzten Notsituation kürzte die Regierung die Kulturförderung drastisch und zwang Fernando Pérez, sich unabhängig vom Filminstitut ICAIC zu machen, mit dem er bis dahin seine Filme produziert hatte. Dennoch gelang ihm 2014 mit La Pared de las Palabras, die Wand der Worte, ein außerordentliches Werk. Ein Fest in einer psychiatrischen Anstalt in Havanna. Hier lebt seit Jahren Luis, ein geistig und körperlich behinderter junger Mann, der sich durch keinerlei Zeichen seiner Umwelt mitzuteilen vermag. Elena, seine Mutter, umsorgt ihn aufopfernd und vergisst darüber ihr Leben. Sie vernachlässigt die übrige Familie, vor allem ihren jüngeren Sohn, einen Künstler, und kann sich noch nicht mal mit ihrer eigenen Mutter verständigen, die aus Spanien zu Hilfe eilt. Die Familie als Grundelement menschlichen Zusammenlebens ist zerstört. Die Anstalt erscheint als ein medizinischer Notbetrieb und Havanna in einem Zustand des Verfalls. Selbst der Strand ist schmutzig und das Meer beinahe schwarz. Die Geschichte ist eine Metapher für die vielfältigen Behinderungen, die die Regierung der Bevölkerung bis heute auferlegt, und für die Opfer, die sie ihr ständig abverlangt. Decía, si esta película debe tener un lema, es los límites del sacrificio. Die Grenze dieser Opferbereitschaft wollte ich hier zeigen. Denn die desolate Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten hat die Bevölkerung immer wieder vor prekäre Situationen gestellt. Sie ist die Ursache für die einstürzenden Mauern, die im Film zu sehen sind, und für die tiefen psychischen Spuren, die sie in den verschiedenen Generationen hinterlassen hat. Neben einem Dutzend Spielfilmen, die er in rund drei Jahrzehnten drehte, hat sich Fernando Pérez sehr entschieden gegen die kulturpolitischen Repressionen des Regimes engagiert. Sie wurden seit 2018, seit Miguel Díaz-Canel an die Macht gekommen ist, immer weiter verschärft. Mit dem Ende der Herrschaft der Castro-Brüder hatten viele auf eine Entspannung gehofft. Der neue Mann an der Spitze versuchte dagegen, seine Autorität durch noch mehr Druck gegen jede Form von Kritik und Opposition zu festigen. Nach neuen Verboten und Verhaftungen kam es am 27. November 2020 zu einem in Kuba noch nie geschehenen Massenprotest der Kulturschaffenden. Hunderte meist jüngere Autoren, Künstler und Filmschaffende versammelten sich am frühen Nachmittag vor dem Gebäude des Kulturministeriums zu einem Sit-in. Sie sangen, klatschten, tanzten und versuchten so stundenlang, den Minister zu einer Reaktion zu provozieren. Um 21 Uhr wurde endlich eine Delegation von 32 der Anwesenden eingelassen. Die Verhandlung mit dem Minister und Kulturfunktionären dauerte 5 Stunden. Die Kulturschaffenden verlangten ein Ende der Polizeiwillkür und der Zensur, der feindlichen Haltung gegen jede Form unabhängiger Kultur und die Freilassung der Verhafteten. Sie erreichten immerhin eines: Die Gespräche mit den Institutionen und unabhängigen Künstlern sollten möglichst bald fortgesetzt werden. 2 Tage später verkündete Staatspräsident Díaz-Canel bei einer Gegenveranstaltung: Ustedes saben todo lo que nos han tratado de montar, nos han montado un show mediático. Das war die Medienshow einer bestimmten Gruppe. Sie ist Teil der Strategie eines nicht konventionellen Krieges. Ein weiterer Versuch der Trumpisten und der antikubanischen Mafia in Miami, die Revolution zu stürzen. So wie sie es auch in Nicaragua und Venezuela vorhaben. Mit dieser völlig absurden Kriegserklärung beantwortete der erste Mann im Staat den Ruf nach mehr Freiheit und zementierte damit den Graben zwischen dem Regime und der kulturellen Opposition. Diese erneute Verschärfung der repressiven Kulturpolitik führte zu einer Bürokratisierung auf der Führungsebene der staatlichen Institutionen. Das Filminstitut ICAIC war jahrzehntelang von Filmleuten geleitet worden. Sie mussten filmfremden Funktionären weichen. Und diese bevorzugten konfliktfreie Mainstream-Projekte bei der Verteilung der wenigen Mittel, die sie noch zur Verfügung hatten. Fernando Pérez wehrte sich heftig gegen die Auszehrung des einst berühmten Instituts. Para mí el ICAIC representó mi formación, mi casa, una actitud ante el cine, una manera de pensar. Das ICAIC bedeutete für mich meine Ausbildung, mein Zuhause und eine bestimmte Art des Filmemachens. Das verlief natürlich nicht ohne Widersprüche, aber die gegenwärtige Verweigerung von Gesprächen, die fortgesetzten Akte von Zensur und so weiter, das war für jemanden wie mich nicht tolerabel, der jahrelang für eine offene Kulturpolitik gekämpft hatte und jetzt immer nur auf Ablehnung stieß. Es hatte für mich keinen Sinn mehr, im ICAIC zu bleiben. Para mí perdió sentido estar en el ICAIC. Zumal der Filmemacher zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine eigene Organisation ins Leben gerufen hatte, um ihre Rechte gegenüber dem ICAIC schlagkräftiger vertreten zu können. Die Asamblea de Cineastas Cubanos, die Versammlung der kubanischen Filmemacher. La Asamblea de Cineastas ocurrió hace varios años. Die Assemblea wurde vor einigen Jahren gegründet, um das unabhängige Kino zu verteidigen und zu unterstützen. Und das ist auch weitgehend gelungen. Denn heute steht das unabhängige Kino für den kubanischen Film schlechthin. Es hat uns viel Mühe gekostet, dass dieser Begriff überhaupt offiziell anerkannt wurde und dass wir ohne den staatlichen Apparat drehen dürfen. Was für Vorbildern folgt Fernando Pérez, dieser unbestechliche Streiter für ein offenes, demokratischeres Kuba? Wer ihn fragt, dem nennt er zwei Namen. Alejo Carpentier und sein Roman El Siglo de las Luces, Explosion in der Kathedrale. Er beschreibt, wie die Ideen von der französischen Revolution nach Kuba, nach Amerika kommen, zusammen mit der Guillotine. Für mich zeigt er, wie die Ideen der Aufklärung, der Revolution, die Welt zunächst veränderten und dann in Desastern endeten. In Kuba ist das Gleiche passiert. Der Kubaner Alejo Carpentier ist einer der bedeutendsten lateinamerikanischen Romanciers. Und den Roman »Explosion in der Kathedrale« kann man als sein humanistisches Meisterwerk bezeichnen. Er hat das Bewusstsein von Fernando Pérez ebenso beeinflusst wie der Freiheitswille von José Martí, Kubas Nationalhelden des 19. Jahrhunderts, dem er selbst 2010 einen Spielfilm gewidmet hat. Darin konzentriert er sich auf den jungen Martí, der bereits früh als kämpferischer Patriot die Meinungsfreiheit gegen die spanischen Unterdrücker verteidigte. Ein historischer Fall, der eine Grundhaltung seines Regisseurs demonstriert. Fernando Pérez vertritt seine entschiedene Ablehnung gegen jede Form von Zensur und Repression und sein Engagement für die Freiheit eines individuellen, selbstbestimmten Handelns vor allem innerhalb der Kultur, also jenes begrenzten Spielraums, in dem vom offiziellen Diskurs abweichende Ideen noch geduldet werden. Dabei bietet ihm die Assemblea der kubanischen Cineasten eine wichtige Plattform, denn sie ist heute die einzige halbwegs tolerierte Form des kulturellen Widerstands, eine Art Avantgarde und nach der Meinung von Fernando Pérez sogar ein Zukunftsmodell. Die Assemblea soll die offene Gesellschaft vorwegnehmen, die wir uns für ganz Kuba wünschen, in dem niemand wegen seiner anderen Meinung ausgeschlossen oder unterdrückt wird und in dem genügend Raum bleibt, um divergierende Haltungen auszudrücken. Eine offene Gesellschaft in Kuba kann es so lange nicht geben, solange sich die oppositionellen Kräfte nicht organisieren können. Und dafür fehlen gegenwärtig noch die Voraussetzungen. Die spontanen Massenproteste im ganzen Land am 11. Juli 2021, die sich aus einer kleinen, lokalen Demonstration gegen Versorgungsmängel via Internet spontan über die ganze Insel verbreiteten, haben dem Regime vor Augen geführt, dass ein größerer Teil der Bevölkerung allmählich die Geduld verliert. Der Machtapparat war zuerst überrascht, reagierte dann jedoch mit den üblichen Knüppelorgien, zahllosen Verhaftungen und hohen Gefängnisstrafen und wurde seither noch weiter ausgebaut. So massiv wie heute war die Repression in Kuba noch nie. Viele Menschen sind sich zwar bewusst, dass sie gegen diese Maschinerie nichts ausrichten können, aber sie sind auch nicht länger gewillt, die ständigen Zumutungen einfach zu erdulden und drücken, wie jüngst, ihre Verzweiflung nachts mit Topfschlagen über den totalen Zusammenbruch des Stromsystems aus, selbst auf die Gefahr hin, verhaftet zu werden. Ich liebe dich, Kuba, das so leidet. Und lass meine Fahne wehen, damit du weißt, dass ich bei dir bin, mein Volk. Ich will dich frei sehen, frei wie ich bin, 90 Meilen fern von dir. Genocidio, que el mundo sepa que en Cuba no tenemos alimento, no tenemos medicina, no tenemos calidad de vida, no tenemos libertad. Exigimos y pedimos libertad. Du hast uns alles geraubt, Díaz-Canel. Bist ein Mörder. Ich fordere ein freies Kuba. Nieder mit der Diktatur. Von nun an feiern wir den Aufstand am 11. Juli. Und nicht länger deine Revolution. Es lebe das freie Kuba. Ay. Viva Cuba libre, abajo la dictadura. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Yo maté a Fidel Castro. Ich habe Fidel Castro getötet. Lo matamos. Man könnte auch sagen, wir haben ihn getötet. Un homicidio múltiple. Es war ein gemeinsamer Mord. Un homicidio social. Ein gesellschaftlicher Mord. Die Ermordung Castros bildet das treibende Element des Stückes Los Enemigos del Pueblo, die Volksfeinde, von der Autorin und Schauspielerin Lynn Cruz. Eine Carlotta Corday tötet Fidel Castro. Ein Verweis auf das Attentat Charlotte Cordays an dem französischen Revolutionär Jean-Paul Marat. Lynn Cruz begründet den Mord an dem kubanischen Revolutionsführer mit dem Tod von 41 Flüchtlingen, die 1994 mit einem Schlepper fliehen wollten. Als das Schiff von der Küstenwache gestoppt wurde, starben die meisten. Den 2016 verstorbenen Maximo Lida dafür in die Verantwortung zu nehmen und auf dem Theater zu richten, hatte bis dahin noch niemand gewagt. Obwohl vom Inhalt des Stückes wenig bekannt war, versuchte die Staatssicherheit alles, um jegliche Aufführungen zu verhindern. Bei der Premiere im November 2017 zog die Polizei vor der kleinen Privatgalerie El Circulo in Havanna auf, wo sie stattfinden sollte. Miguel Coyula, der Lebensgefährte von Lynn Cruz und Regisseur des Stückes, hielt die Aktion auf Video fest. Agenten in Zivil und ein Polizeikommando blockierten den Eingang und ließen sich auch von den hitzigen Argumenten der Anwesenden nicht beeindrucken. Die meisten Zuschauer gingen schließlich weg. Und die Premiere fand vor 7 Personen statt. Angestellten der Galerie und Mitgliedern des kleinen Teams. Nach dieser Erfahrung änderte Lynn Cruz die Strategie für die Aufführung. Wir haben insgesamt 7 Vorstellungen durchgeführt, und zwar in Privatwohnungen in verschiedenen Stadtteilen. Einem kleinen Kreis von Bekannten haben wir kurzfristig Ort und Zeit in den sozialen Netzwerken angekündigt. Dann sind wir rasch dorthin gefahren. Ich habe als Carlotta Corday Fidel Castro getötet und danach sind wir sofort verschwunden. Das Unternehmen blieb für die Beteiligten nicht ohne Folgen. Bis dahin war Lynn Cruz eine gefragte Schauspielerin gewesen. Sie hatte an verschiedenen Theatern und in einigen unabhängigen Filmen gespielt und war mehrfach ausgezeichnet worden. 2018 wollte sie plötzlich niemand mehr beschäftigen. Alle Darstellerinnen und Darsteller benötigen eine Arbeitserlaubnis von der Agentur Actuar des Kulturministeriums. Als Lynn Cruz dort um Auskunft bat, wurde sie vor die Kommission für Arbeitsrecht zu einer sogenannten Parametration zitiert. Mit dieser von Castro geschaffenen Methode wurden ursprünglich den Homosexuellen Parameter, also Grenzen, gesetzt. Das heißt, sie wurden aus allen staatlichen Instituten entfernt. Inzwischen dient das Verfahren dazu, Oppositionellen die Arbeitserlaubnis zu entziehen. Die Schauspielerin hat das Gespräch heimlich aufgezeichnet. Und Miguel Coyula hat auch dies auf YouTube veröffentlicht. Darin wirft ihr der Agenturchef vor, Wir betrachten Ihre Äußerungen im Internet als offensiv gegen eine Gruppe führender Mitglieder der Regierung, der Partei und des Kulturministeriums. Wir halten Sie außerdem für nicht ethisch und nicht mit den Prinzipien übereinstimmend, die unsere Agentur vertritt und verteidigt. Lin Cruz galt demnach als konterrevolutionär. Und das bedeutete Arbeitsverbot als Schauspielerin. Seither ist sie nur noch in den Filmen von Miguel Coyula aufgetreten. Aber diese dürfen in Kuba nicht gezeigt werden, weil er seit langem außerhalb des Spiels arbeitet. Beide sind inzwischen 47 Jahre alt. Lin Cruz hat zuerst Pädagogik an der Universität in Matanzas studiert und dann die Theaterakademie besucht und Miguel Coyula ein Regiestudium an der berühmten Film- und Fernsehakademie in San Antonio de los Baños absolviert. Während sie danach noch an offiziellen Theatern auftrat, hat er sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe immer völlig unabhängig gearbeitet. Während manche Kollegen wenigstens mit einer gewissen Unterstützung des ICAIC arbeiten, weil sie Drehgenehmigungen und eine Zustimmung zum Drehbuch für größere Projekte brauchen, gibt es andere wie mich, die keinerlei offizielle Hilfe haben wollen, weil die Thematik meiner Filme ein völlig freies Arbeiten voraussetzt. Seit Jahren braucht jedoch jede Produktion für Außenaufnahmen eine polizeiliche Erlaubnis. Coyula würde sie nie bekommen und hat auch dafür einen ganz eigenen Ausweg gefunden. Seit den Massenprotesten vom 11. Juli 2021 hält die Regierung den öffentlichen Raum für politisch gefährdet. Sobald sich irgendwo eine Gruppe von Leuten versammelt, vermutet sie dahinter einen subversiven Akt und greift ein. Da ich sehr spontan filme, wenn ich gerade eine Idee habe und mit ganz wenig Personal, oft nur zu zweit, müsste sie mich Tag und Nacht observieren lassen. Früher ist es selbst bei von mir angekündigten Dreharbeiten passiert, dass die Stasi Schauspieler oder Leute, die nur Material beisteuerten, einzuschüchtern versuchte, um sie davon abzuhalten, mit mir zu arbeiten. Der erste Spielfilm dieses wahrhaft unabhängigen Autorregisseurs, Cucaracha Roja, Rote Kakerlake von 2003, war ein relativ harmloses Inzestdrama zwischen zwei Geschwistern im Rahmen einer Science-Fiction-Geschichte über Genmanipulation. These manipulations can cause mutations that damage the functioning of the natural genes in ways that are most unexpected. In dem 2010 begonnenen Werk Corazón Azul, Blaues Herz, nahm Miguel Coyula wieder im Science-Fiction-Stil die Genproblematik auf und verankerte sie in einem kubanischen Projekt zur Erschaffung eines neuen, perfekten Menschengeschlechts. Das Experiment erzeugt allerdings nur deformierte junge Leute, die sich zu einer Bande zusammenschließen, das Land terrorisieren und die sich schließlich gegen das System erheben, das sie hervorgebracht hat. Und sogar gegen die USA. Der Regisseur hatte dabei an ein gar nicht so utopisches Beispiel gedacht. Und zwar an Fidel Castro, der im Film mit Hilfe der Genmanipulation den neuen Menschen erschaffen will, der seinerseits die Utopie des Kommunismus in Kuba retten soll. Das Experiment geht natürlich schief, wie so viele seiner realen Projekte. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, wenn es damals die Gentechnologie gegeben hätte, dann hätte er sie wirklich an Menschen ausprobiert. In diesem düsteren, dystopischen Spielfilm, nach einem Roman gleichen Titels von ihm, erweist sich Miguel Coyula auch als Virtuose hybrider Filmmontage. Yo siempre parto del hecho de buscar cómo explorar al máximo el lenguaje audiovisual, por lo que me refería anteriormente. Ich will die audiovisuelle Sprache bei jedem Film erforschen und das unabhängige Kino in Form und Inhalt weiterentwickeln. Das kann ich innerhalb der Filmindustrie nicht. Dabei ist für mich die Montage entscheidend, denn ich versuche mich besonders durch Ton und Bild und weniger durch Worte auszudrücken. Comunicadas verbalmente a través de la palabra. El orden actual establecido en el planeta no podrá perdurar. Make it full screen. Tramping. La especie humana. Unbequeme Filme will Miguel Coyula machen. Filme abseits des ästhetischen Konformismus. Filme, die selbst vor Tabus nicht zurückschrecken und wie hier den legendären Maximo Leda als gefährlichen Manipulator erscheinen lassen. 10 Jahre arbeitete der Regisseur mit Unterbrechungen an diesem Werk. Zwischendurch drehte er einen weiteren Spielfilm, Memorias del Desarrollo, Erinnerungen an die Entwicklung. Er basiert auf einem der berühmtesten kubanischen Filme der 1960er Jahre, Erinnerungen an die Unterentwicklung, von Tomás Guitérrez Alea, die Adaption eines Romans von Edmundo Desnoyers. Er gilt als einer der 100 besten Filme des Weltkinos. Mit diesem Werk wollte sich Miguel Coyula nicht messen, sondern die inzwischen auch von Desnoyers in einem zweiten Band weiterentwickelte Handlung auf seine experimentelle Weise neu erzählen. Im Mittelpunkt steht Sergio, ein kubanischer Geschichtsprofessor, der mit dem Kommunismus auf der Insel genauso wenig anfangen kann wie mit dem Kapitalismus in den USA. Dorthin ist er ausgewandert und lehrt die Geschichte Kubas. Er ist der Vertreter einer Generation, die von der Politik enttäuscht apathisch dahintreibt und für die das Leben längst seinen Sinn verloren hat. Der Film enthält keine Story, sondern Stationen, zu denen dieser Sergio sich begibt oder an die er sich erinnert. Dazu macht er sich Notizen, hält sie in Collagen aus Fotos, Zeitungsausschnitten, Karikaturen und Comics fest. So entsteht ein zeithistorisches Panorama von 50 Jahren kubanischer und US-amerikanischer Entwicklung in Sergios Erinnerungen. Der hybride Filmstil von Miguel Coyula lässt sich am besten mit dem Titel seines jüngsten Buches beschreiben, einer Art materialreicher, biografisch gefärbter Lebensgeschichte. Matar el Realismo, den Realismus beseitigen. Ich habe eine offene Erzählweise für die diversen Themen gewählt, die durch das Prisma der Hauptperson konkretisiert werden. Sergios Erinnerungen zeigen, eine adäquate Entwicklung ist weder im kubanischen noch im US-amerikanischen System möglich. Memorias del Desarrollo wurde auf internationalen Filmfestspielen vielfach ausgezeichnet. Danach wurde der Film 2010 in Havanna auf dem Festival des lateinamerikanischen Kinos zwar gezeigt, allerdings nachmittags um 14 Uhr in einem kleinen Saal und außerhalb des Wettbewerbs. Zu der Zeit stand Miguel Coyula noch nicht auf der schwarzen Liste, befand sich jedoch bereits außerhalb des Spiels. Und erfuhr deshalb nur eine moderate Zensur, wie er es später nannte. 2017 schlug das Regime bei der Aufführung des Theaterstücks von Lynn Cruz Los Enemigos del Pueblo, die Volksfeinde, dann wirklich zu und erteilte Cruz und Coyula Berufsverbot. Von diesem Moment an standen wir praktisch allein da. Viele der Schauspieler, die mit uns in Corazon Azul arbeiten sollten, verließen uns, aus Selbstzensur oder weil Druck auf sie ausgeübt worden war. Wir haben immer alle Akte der Zensur gegen uns veröffentlicht. Und nun waren wir völlig allein. Miguel Coyula erkrankte. Für das nächste Projekt nach seiner Genesung nahm er ein langes Gespräch mit Rafael Alcides auf, einem berühmten kubanischen Dissidenten. Rafael Alcides ist ein poeta cubano disidente muy inusual, porque es un disidente que sigue siendo socialista. Rafael Alcides war ein kubanischer Poet und außergewöhnlicher Dissident, denn er war trotz allem weiterhin Sozialist. 2018 ist er gestorben. Er hat mich deshalb besonders interessiert, weil er an der Revolution teilgenommen hatte, später zensiert und seit den 1970er Jahren in Kuba marginalisiert worden war. Dennoch glaubte er weiter an die Ideale der sozialen Gerechtigkeit und konnte sich Kuba künftig als ein sozialdemokratisches Land vorstellen. Er gehörte zur Generation von Fidel Castro und äußerte seine Überzeugung ohne jeden Filter, völlig aufrichtig vor der Kamera. Aus diesem Gespräch entstand der lange Dokumentarfilm Nadie, Niemand, in dessen Mittelpunkt Rafael Alcides steht. Coyula gestaltet dessen Beziehung zu Castro als eine Liebesgeschichte der beiden zu einer Frau, der Revolution. Der Dichter gibt dem Máximo Lida die Schuld, diese Beziehung zerstört zu haben. Die Bevölkerung kubana wollte einen Cambio, aber nicht nichts. Das kubanische Volk wollte Veränderung, doch er hat keinen Finger gekrümmt. Denn er verachtete alle, die nicht seinem Weg folgen wollten und hielt uns Dissidenten für ein Grüppchen, das man zertreten konnte. Für viele von uns bedeutete die Revolution jedoch alles, was ich immer skeptisch gesehen habe. Aber auch ich habe sie trotz allem geliebt und er hat sie mir genommen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Vorführung des Films in Kuba wurde von der Stasi mit den gleichen Methoden hintertrieben wie die seiner anderen Werke. Über diese Erfahrungen hat Miguel Coyula im November 2024 einen neuen Dokumentarfilm fertiggestellt und auf dem Doc-Film-Festival in Amsterdam erst aufgeführt. Crónicas del Absurdo, Chroniken des Absurden. Lynn Cruz ihrerseits hat Anfang des Jahres poetisches Mikrotheater Punk Hop auf Video realisiert. La Renunciación Final, der endgültige Verzicht. Zugrunde liegt das Gedicht eines anonymen Autors, zu dem der Punkrocker Gorky Aguilar die Musik komponiert hat. Ein Chor von 26 Kulturschaffenden rezitiert dieses Resümee der an den Rand der kubanischen Gesellschaft getriebenen Oppositionellen und dieser beiden außergewöhnlichen Einzelgänger in der kubanischen Kultur. Renuncio a mis ojos, a mi lengua, a mis ideas, a mis pensamientos. Ich verzichte auf meine Augen, auf meine Zunge, meine Ideen, mein Denken. Ich verzichte auf meine Tränen, verzichte auf meinen Rücken, meine Lungen, meine Organe, meinen Schatten. Ich verzichte, weil mich diese Situation krank macht. Ich verzichte zu schweigen oder vor Angst zu sterben, obwohl ich vor Angst halb tot bin. Porque también tuve en mi casa bastante opresión, bastante amenaza, libertad de expresión para mi raza. Renuncio a que mi cerebro esté lavado. Renuncio a si. Ich verzichte auf die Gesetze, die uns knebeln. Ich verzichte, obwohl Kuba meine Heimat ist. Schluss mit der Unterdrückung. Schluss mit den Drohgebärden. Meinungsfreiheit für uns alle. Ich verzichte auf den Staat. Verzichte auf diese Farce von Regierung, auf das Fehlen von Kohärenz und auf die wuchernde Indifferenz. Basta! Wir sind die, die laut rufen, damit die Freiheit kein Verbrechen bleibt. Schließ dich an. Wir laden dich ein. Verzichte auch du. Bueno, toda esa policía política junto a la propaganda política en Cuba se han encargado durante casi un año ya, dos años. Die politische Polizei und die Propaganda versuchen seit ein, zwei Jahren von mir das Bild eines Kriminellen zu verbreiten, was ihnen jedoch nicht gelungen ist. Sie sind die Kriminellen. Sie verletzen die Haftvorschriften und sperren dich bereits ein, wenn sie dich ohne Ausweis antreffen. Selbst am Tag der Menschenrechte, als ich das Haus verlassen wollte, haben sie mich verhaftet. Ich war unzählige Male im Knast, aber durch solche Methoden werden sie meinen Willen nicht brechen. Ich bin kein Krimineller, sondern ein junger Mann, der für die Freiheit Kubas kämpft. Luis Manuel Otero Alcántara ist einer der bekanntesten Künstler und radikalsten Aktivisten der Insel. Zuletzt wurde er bei den Massendemonstrationen im ganzen Land am 11. Juli 2021 inhaftiert und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Verletzung der nationalen Sicherheit und Verunglimpfung nationaler Symbole. Der 37-Jährige stammt aus San Isidro, einem der lange vernachlässigten Viertel in Havannas Altstadt, wo mehrheitlich Farbige leben. Schon früh setzte er sich für die Rechte der Schwarzen ein und klagte später auch in seinem künstlerischen Werk Armut und Rassismus an. Dadurch kam er sehr bald mit der Staatsmacht in Konflikt. Als die Zensurmaßnahmen immer weiter verschärft wurden, begann er mit spontanen Performances im öffentlichen Raum dagegen zu protestieren. In die kubanische Flagge gehüllt, lief er beispielsweise 2018 über den Platz vor dem Kapitol, dem früheren Parlament, und rief der ankommenden Polizei zu: Freiheit, ihr Scheißer, Freiheit! Passanten blieben stehen und beschimpften die Polizisten, die ihn in ihren Wagen zerrten. Ein politisches Ereignis war für seine Entwicklung zum Aktivisten entscheidend. Das Dekret 349, das der gerade an die Macht gekommene Staatspräsident Díaz-Canel 2018 erließ. Offiziell sollte es nur Ordnung in den Wildwuchs der selbstständigen Berufe bringen, die zur Verbesserung der Wirtschaftslage endlich zugelassen worden waren. Die neue Freizügigkeit kam den Kulturschaffenden sehr entgegen, denn der Staat hatte sich aus Geldmangel aus der Kulturförderung weitgehend zurückgezogen. Viele nutzten die Chance, gründeten kleine Galerien, Verlage, Webportale, Tonstudios oder Firmen für Musik- und Filmproduktionen. Eine vielfältige, unabhängige Kultur blühte auf. Das passte der Regierung überhaupt nicht. Sie hatte bereits das Kulturmonopol eingebüßt und nun schien sie auch noch die Kontrolle zu verlieren. Deshalb versuchte Díaz-Canel mit dem neuen Dekret 349 die Zügel wieder fest in den Griff zu bekommen. Es besagte, dass jede Veranstaltung im öffentlichen und selbst im privaten Raum vorher angemeldet und genehmigt werden musste. Das Dekret betrifft besonders die große Zahl von Musikern und Künstlern, die von niemandem unterstützt, sondern sogar marginalisiert werden, weil sie sich nicht in das herrschende System einpassen wollen. Wir alle lehnen als Kulturschaffende und als Bürger das Dekret 349 ab, denn wir sind gegen jede Repression und für die Meinungsfreiheit, für soziale Gleichheit und ein prosperierendes Kuba. Für Luis Manuel Otero Alcántara war dieses Dekret ein Anschlag auf die Grundrechte. Er wiederholte seine Performance vor dem Kapitol. 2018 gründete Luis Manuel Otero Alcántara auch das Kunstkollektiv Movimiento San Isidro, die Bewegung San Isidro. Es definiert sich als eine Initiative von Künstlern, Aktivisten, Journalisten, Intellektuellen und allen, die sich als Unabhängige verstehen. Die auf direkte Interventionen der Gesellschaft orientierte San Isidro-Bewegung war damals eine hervorragende Ergänzung des auf Bewusstseinsbildung und Kulturförderung ausgerichteten Hannah Arendt-Instituts für Aktivismus, INSTAR, von Tania Bruguera. Nach der Verhaftung oder Ausbürgerung mehrerer Mitglieder existiert das Movimiento noch im Illegalen, während das Instar im Internet sehr aktiv geblieben ist. Ja, me siento triste. Me siento muy triste. ¿De qué me van a hablar a mí de aquí que estoy sufriendo lo que siento? La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. Libertad para San Isidro, para Lumpaco. Libertad José Daniel Ferrer, Lamorio y Luis Manuel. Y a los que como él no aceptaron la derrota. Freiheit für San Isidro und José Manuel Ferrer. Freiheit für alle, die wie er die Niederlagen nicht akzeptieren. Freiheit für mein kubanisches Volk. Freiheit für die Damen in Weiß und für alle politisch Gefangenen. Freiheit für alle Künstler. Gesungen und getextet hat diesen Song Michael Osorbo zusammen mit El Funky. Der 40-jährige Rapper Osorbo ist ein anderes, radikales Mitglied des Movimiento San Isidro. Er hat seine Jugend in Erziehungsheimen verbringen müssen, nachdem seine Mutter in die USA geflohen war und ihn als 10-Jährigen zurückgelassen hatte. Wegen seiner Aufsässigkeit hat er später in vielen kubanischen Gefängniszellen gesessen. Nach einer Reihe ungerechtfertigter Verhaftungen und Beschuldigungen griff er 2018 zu einem extremen Mittel des Protestes. Er nähte sich den Mund zu. In einem Video zitiert ein Freund aus seiner Erklärung. Michael Osorbo decidió autolesionarse él mismo, ya que no tenemos acá. Michael Osorbo entschloss sich, sich selbst zu verstümmeln, weil wir, wie er schrieb, weder Stimme noch Votum haben, um unsere Rechte einzufordern und in Freiheit zu leben. Dies ist das Ergebnis fortgesetzter Repression. Das Ergebnis 61 Jahre lang zum Schweigen verurteilter junger und nicht mehr ganz so junger Menschen, die lediglich anders gedacht haben. Am 18. Mai 2021 wurde er jedoch erneut verhaftet. Barfuß und mit nacktem Oberkörper schleppte ihn die Stasi fort. Wochenlang blieb er verschwunden, bis er von Angehörigen in einem Gefängnis in Pinar del Rio, 160 Kilometer von Havanna entfernt, lokalisiert werden konnte. Der Fall war so dramatisch, dass sich internationale Menschenrechtsorganisationen um den inhaftierten Aktivisten kümmerten und sich selbst die UNO einschaltete. In ihrem Bericht hieß es: In den letzten 3 Jahren hat das kubanische Regime 120 repressive Akte gegen Michael Osorbo unternommen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Wir verurteilen seine Verfolgung auf das Schärfste. Seit seiner letzten Inhaftierung wurde ihm außerdem jedes ordentliche Gerichtsverfahren verwehrt. Sein Fall hat für uns ebenso fundamentale Bedeutung wie die Fälle aller übrigen Verteidiger der Meinungsfreiheit in den kubanischen Gefängnissen. Sie dürfen nicht kriminalisiert werden. Dennoch wurde der Musiker zu 7 Jahren Haft verurteilt wegen fortgesetzter Gewalt, Beamtenbeleidigung, öffentlichem Aufruhr sowie Diffamierung staatlicher Institutionen und ins Hochsicherheitsgefängnis in Pinar del Rio überwiesen. Oppositionelle als Kriminelle abzustempeln, ist eine der übelsten Taktiken des Regimes. Sie wird besonders oft gegen Mitglieder des Movimiento San Isidro angewendet, wie beispielsweise auch gegen den Rapper Denis Solis. Im November 2020 war nachts plötzlich ein Polizist in seine Wohnung eingedrungen. Solis konnte noch zu seinem Handy greifen, die Aktion festhalten und sie danach auf seine Facebook-Seite hochladen. Wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, hier einzudringen, fragte ich den Polizisten. Der meinte, er dürfe das, denn er befinde sich hier in einem Korridor. Ich forderte ihn auf, sofort meine Wohnung zu verlassen. Er weigerte sich und machte Fotos von dem Vorgang. Ich schrie ihn an, ich erwarte eine Erklärung, denn ich habe niemanden umgebracht und klaue auch nicht, wie das deine Art ist, du Lump in Uniform. Kurz darauf veröffentlichte es die im Madrider Exil erscheinende Internetzeitung Diario de Cuba. Noch am selben Tag wurde Denise Solis verhaftet und bereits einen Tag später wegen Beamtenbeleidigung zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Unverzüglich rief Luis Manuel Otero Alcántara seine Mitstreiter zum friedlichen Protest gegen diesen erneuten Akt staatlicher Willkür zusammen. Daraufhin blockierte die Staatssicherheit die engen Zugangsstraßen zum Sitz des Movimiento und verweigerte auch der ausländischen Presse jeglichen Kontakt mit dem Argument, es gebe dort einen Ausbruch des Coronavirus. Als sie auch die Lebensmittelversorgung für die Gruppe kappte, traten 9 der Mitglieder in den Hungerstreik. Otero Alcántara und Michael Castillo lehnten sogar die Aufnahme von Flüssigkeit ab. Auch diese Aktion wurde gefilmt. Während im Ausland ein Sturm des Protestes losbrach, versuchte das Regime, die Streikenden zu diskreditieren. Als einer der ersten, Abel Prieto, der ehemalige Schriftsteller, Kulturminister und damals Präsident von Casa de las Americas, des einst nobelsten Instituts für Kulturaustausch. Er twitterte: Unsere Feinde maskieren eine verurteilte Randfigur als Künstler und machen sie zur Weltnachricht. Wie beschämend. Wenig später drangen Agenten der Staatssicherheit in den Sitz ein, in dem sich die Protestierenden eingeschlossen hatten, und verhafteten die Anwesenden. Angeblich hatten sie die Corona-Verordnungen verletzt. Dabei entwendeten sie einen Großteil der Bilder und Skulpturen von Otero Alcántara und zerstörten zahlreiche seiner Objekte. Der Künstler und Performer wurde von einem Provinzgericht zu 5 Jahren Haft verurteilt. Doch eine Gefängnisstrafe bedeutet in Kuba für politische Häftlinge zusätzliche Qualen. Miserables Essen, mitunter Essensentzug, Schikanen durch das Personal und physische Attacken von anderen Häftlingen, was systematisch zu Gesundheitsschäden führt. Oft wird dann die medizinische Behandlung verweigert oder erst nach Protesten durchgeführt. Hinzu kommt oft weiteres Leid, wie Luis Manuel Otero Alcántara in einem Telefonat 2023 berichtete. Meine Mutter starb und auch meine Großmutter, ohne dass ich die letzte Zeit bei ihnen sein konnte. Meine Familie und Freunde wurden meinetwegen terrorisiert. Das Regime hat meine Kunstwerke zerstört und meine Rechte sowie die meiner Freunde in jeglicher Form verletzt. Aber wir ertragen das alles, aus Verantwortung für das Kuba von heute und von morgen. Wir bleiben in Kontakt, Vaterland und Leben. Zwei der bekanntesten kubanischen Künstler sind seit 3 Jahren inhaftiert und haben immer wieder mit Hungerstreiks gegen die Haftbedingungen revoltiert. Ihr entschiedenes Engagement für die Menschenrechte und für ein anderes Kuba wurde international honoriert. Luis Manuel Otero Alcántara erhielt 2 hochdotierte Auszeichnungen. 2022 den Prinz-Klaus-Preis der Niederlande und 2024 den norwegischen Raftopreis für sein künstlerisches Schaffen und sein humanistisches Engagement. Michael Osorbos musikalische Leistung wurde bereits 2021 gewürdigt, als er zusammen mit der Band Gente de Sona für das Protestlied Patria y Vida 2 Latin Grammys bekam. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar. Dieser Song wurde zur Hymne der kubanischen Protestbewegung. Er ersetzt die längst sinnentleerte Revolutionsparole Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, durch die Hoffnung auf ein anderes Kuba. Patria y Vida, Vaterland und Leben. Sie haben unsere Türen eingetreten und unsere Kirche geschändet. Und die Welt hat gesehen, dass es mit dem Movimiento San Isidro dennoch weitergeht. Jetzt ist Schluss mit den 65 Jahren eurer abgeschotteten Herrschaft. Schluss mit den Lügen. Mein Volk fordert Freiheit. Keine Doktrinen mehr. Und Schluss mit Vaterland oder Tod. Wir rufen Vaterland und Leben und beginnen aufzubauen, was wir erträumen. Sie hörten Außerhalb des Spiels. Eine lange Nacht über Anpassung und Widerstand in der kubanischen Kultur von Peter B. Schumann. Es sprachen Sabine Arnhold, Sabine Falkenberg, Katlin Gavlich, Nico Holonitsch, Robert Levin, Joachim Schönfeld und Tom Vogt. Ton Hermann Leppich, Regie Beate Ziegs, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Stelle eine lange Nacht über Jugendkriminalität. Seit über 100 Jahren bemüht sich das Jugendstrafrecht in Deutschland, bei Jugendlichen das Prinzip der Erziehung vor das der Strafe zu stellen. Aber gelingt das? Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.